Sonntagabend, Welttag des Waldes, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Da im Wald oder wo? Im Waldraum. Hallo. Weltweit. Waldweit. Jetzt sind wir wieder da. Hoffentlich sind wir nicht gleich wieder weg. Die Nee, letzte Moment. Woche. Ja, wollen wir mal schauen, Ganz genau. wie lange uns die Öffentlich-Rechtlichen diesmal auf dem Sender lassen. Man war einfach nichts mehr reinnehmen von denen, oder? Oh, was habe ich denn hier? Ach, scheiße, schon zu spät. Und geht gleich los. Ja, und nochmal wegen letzter Woche, ne? Ich hatte das ja schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich diesen Strike auf jeden Fall da, oder Strike ist es ja nicht, so ein Copyright-Claim bekommen, weil das in letzter Zeit eigentlich bei jedem Video von Öffentlich-Rechtlichen war, das wir uns hier irgendwie angeschaut haben. Das ist einfach ein Automatismus, der da läuft. Nur bisher war es eigentlich immer so, dass das dann da drauf stand, dass man, dass dann da stand, man dürfte das nicht monetarisieren, was wir ja hier sowieso nicht anhaben. Und dann habe ich da immer auf Einspruch gedrückt und dann war das dann auch irgendwie weg. Also ich habe das immer gemacht, damit die da nicht dann irgendwie noch die Kontrolle darüber kriegen oder so. Aber das scheint jetzt bei dieser Tatortgeschichte vielleicht dadurch, dass es irgendwie Unterhaltungsprogramm ist oder so. Die meisten Sachen, die wir uns angucken, sind ja hier aus dem Bereich Informationssendungen. Ja, und das scheinen sie dann irgendwie direkt auf ihre Sperrliste gesetzt zu haben oder so. Keine Ahnung. Aber ja. Das heißt, der Stream ist jetzt weg, oder wie? Nee. Nee, der Nee, ist der noch ist da. da, aber erstmal war er natürlich weg. Na, also, ich frage mich dann nur, ja, warum das dann erst, nachdem der abgeschlossen war, irgendwie war, aber so, ja, keine Ahnung. Aber ich wollte es nur noch mal, ne, nicht, dass er jetzt irgendwie losrennt und sagt, irgendwie, es wurde manuell da irgendwie weggenommen oder so. Da haben wir jetzt zu dieser Zeit keine Belege dafür, dass sich das irgendwer da schon angeguckt hat und da irgendwas entschieden hat oder so. Nee. Na, das wollte ich nur noch mal klarstellen. Und auch, es kommt jetzt immer die Nachfragen, Able, wo ist Able? Able hat im Moment eine Auszeit, Able hat zu viel anderweitig zu tun, heißt aber nicht, dass er nicht wiederkommt. Der kommt wieder, sobald es seinen Terminplan erlaubt. Ja, und dann in medias res, warum wir gelassen damit umgehen sollten, dass der Herr der Ringe rassistisch ist. Ist er das? Von Ferdinand Mayen. Das Das haben wir finde ich eigentlich so schon lustig. oft gehabt, oder das Thema? Ja, Also, aber trotzdem jetzt auch von der deutschen Seite her mal. Bisher hatten wir das oft in Englisch das und stimmt, von ja. schwarzen Aktivisten und so. Ich finde es toll, wie er schon hier im Nachsatz zur Überschrift das mehr oder weniger relativiert. Doch wie bei vielen Filmen, die 20 Jahre oder älter sind, beschleicht uns der Verdacht, dass hier Rassismus reingelesen werden kann. Womit wir gleich im ersten Absatz bei des Pudels Kern sind. Natürlich liegt es daran, was der Rezipient sozusagen erwartet. Und wenn ich überall Rassismus sehe, dann sehe ich den natürlich auch im Herrn der Ringe. Ist dann die Frage, ist der Herr der Ringe schuld oder meine pawlowsche Konditionierung? Aber Ferdinand Mayen, nun ja. Es soll auch eine Reihe werden, dieser Artikel. Problematische Filmklassiker. Wer hätte es Oh gedacht? mein Und Gott. das ausgerechnet vom Zündfunk, ja. Na, der ist ja Echt nie drauf gekommen, unsinnvoll. dass die da mal, dass die in die Vergangenheit gucken und sagen, Ifui. Ja, es war jetzt Sarkasmus. Natürlich habe ich das erwartet von diesen Leuten, weil die ja seit etlichen Jahren schon, bevor es den normalen Funkkanal gab, würde mich noch nicht mal wundern, wenn dieses Zündfunk, das Funk da drin, der vor hier das Vorbild für den Namen Funk von dem Funkkanal gewesen ist oder so, weil das haben wir ja schon seit ein paar Jahren auf dem Radar, dieses ganze Puls und Zündfunk und Zeug vom Bayerischen Also Rundfunk. erstmal erklärt uns Ferdinand, was für ein großer Fan er ist von den Filmen und wie super er das findet und irre und Hammer und offensichtlich, aber die Bücher hat er anscheinend nicht gelesen, wenn ich das richtig verstehe. Was schon mal wieder so ein Punkt ist, wo ich mir denke, wie will man ein Werk analysieren, wenn man nur ein Derivat davon kennt? Aber gut. Gab es da nicht auch Aussagen, Interview-Aussagen von dem Autor, von dem Tolkien auch dazu? Tolkien sagte, er schreibt keine Allegorien oder Metaphern auf die Okay. echte Welt. Er Er schreibt Fantasiegeschichten. hat halt eine klassische Sage. Also es gibt ja immer wieder dieses Zitat von ihm, dass er praktisch für England so eine Art Mythos wie die griechische Mythologie oder so basteln wollen. Da kann man ja auch was meinen, aber gut, wenn er sagt, er macht keine Analogie, dann macht er vielleicht auch keine, ne? Kann ich reinlesen. Ich finde, man kann die Filme heute auch rassistisch lesen. Das Offensichtlichste zuerst, alle Hauptcharaktere sind weiß. Sogar weiß und männlich. Frauen haben weder im Film noch in Büchern wirklich etwas zu sagen. Okay, Arwen und Eowyn spielen zwei halbwegs wichtige Nebenrollen, aber wirklich viel Screentime bekommen sie nicht. Stattdessen dreht sich viel um Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo und Sam. Und selbst der alte Zauberer Gandalf wird in seiner mächtigsten und wichtigsten Version von Gandalf dem Grauen zu, aufgepasst, Gandalf dem Weißen. Dum, dum, dum. Oh, weia, ey, das fängt ja schon wieder gut an. Ja, ich habe zwar gar nicht, ich bin ja auch eine Theorie, warum die da, die Frauencharaktere, da nicht die ganze Zeit dabei sind, weil die da nämlich in den Krieg ziehen, oder nicht? Ja, auch, aber was er hier ja völlig wegwischt, ist zum Beispiel, dass Eowyn natürlich eine wichtige Rolle hat, weil sie die einzige ist auf dem Schlachtfeld, die den Hexenkönig von Angmar töten kann, weil der nicht von einem Mann getötet werden kann. Was ist denn mit den Orks? Die werden doch, glaube ich, irgendwie, die wurden noch gar nicht geboren, die wurden noch eher so gezüchtet oder gemacht oder so, ne? Ja, also Männchen meine ich nur, ne? Sieht natürlich nur so aus. Also wir wollen jetzt hier nicht zu tief ins Detail gehen. Was wovon du redest, sind die Uruk-hai. Das sind diese stärkeren Orks, oder halt härteren Orks, die der Saruman da züchtet. Die kommen, die hat er wohl aus normalen Orks gezüchtet, wie genau kann ich nicht sagen. Und die normalen Orks sind laut der Mythologie ja praktisch Menschen und Elben, die oder Elben vor allem, die halt von Morgoth, dem Vorgänger von Sauron, halt über Jahrhunderte praktisch verändert worden sind durch seinen Einfluss zu den Orks. Naja. Das war filmgeschichtlich natürlich schon häufig so. Da stand Schwarz und Weiß häufig für Tag und Nacht. Aber beim Herrn der Ringe wird das anders interpretiert, denn da sind die Weißen die Hauptcharaktere und die Guten. Citation needed. Weißen nicht immer die guten Hauptcharaktere, die weißen Anzüge und das weiße Auto, ist das nicht im Film immer das Gute? Könnte man drüber sprechen, dass Weiß halt in der westlichen Kultur halt für das Licht steht und Schwarz halt für das Dunkel, dunkle Seite der Macht, helle Seite der Macht. Aber ja, die einzige Rasse of Color im Herrn der Ringe sind die Orks und die sind böse und eigentlich nur dazu da, bedrohlich auszusehen und abgeschlachtet zu werden. Genau wie die Haradrim, die Orks im dritten Teil unterstützen. Das sind orientalisch wirkende, böse Menschen, die aus dem Osten von Mittelerde kommen und auf Kriegselefanten kämpfen. Eine Prise Orientalismus darf also auch bei Tolkien nicht fehlen. Aus heutiger Sicht ist Tolkiens Mittelerde deshalb eigentlich eine Allegorie einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Und wer darüber hinaus Diversität und Pluralismus innerhalb der jeweiligen Rassen finden möchte, sucht vergeblich. Klar sind da hin und wieder Typen wie Denethor oder Grima Schlangenzunge, aber genau wie die Frauen braucht der Film die gar nicht für seine Handlung. Citation needed. Gerade Grima Schlangen ohne Schlangenzunge. Hätte Sauron dann bei Theoden auf dem Tor Schoß gesessen, oder? Und dann mein persönlicher Lieblingssatz des Artikels. Es fehlt der gutmütige Ork, der keinen Bock auf Menschenfleisch hat und lieber mit den Elben am Fluss chillen will. Oh, war ja toxisches Orktum. Ich dreh durch. Da wäre er aber überflüssig gewesen. Vielleicht gab es den ja sogar in Tolkiens Vorstellung, aber es war dann überflüssig. Er ist gefressen worden von den anderen. Oder das? Ja, genau. Er hat sich der In-Ork-Ideologie angeschlossen. Das hört sich alles ziemlich schlimm an, ist es aber nicht. Der Soziologe Aladin El-Mafalani argumentierte zum Beispiel, dass man strukturellen Rassismus überall finden wird, egal wo man sucht. Oh, ja. Das ist ja mal basiert, der Take, muss ich sagen. Seitdem ich diesen Gedanken im Kopf habe, kann ich die Herr-der-Ringe-Filme auch rassistisch lesen. Vielleicht für die Expertise nächstes Mal nochmal den Wurf. Also er möchte die Filme nicht canceln, aber wir sollen uns halt schon also im Klaren darüber sein, glorifizieren sollte man das alles heute nicht mehr. Also die epochalen Schlachten, die witzigen Dialoge, die großen Gefühle am Ende sollte man nicht glorifizieren. Der arme Mann, ich hoffe nicht, dass er versucht, über 300 zu schreiben, sonst explodiert er wahrscheinlich einfach. Ja, oder dass er sich Tipps holt bei Wolfgang M. Schmidt. Aber ja. Hat er schon. Hat er offensichtlich schon. Ferdinand Mayen, also, und ich finde es lustig, dass der Artikel bei 468 Abstimmungen 1,5 Sterne von 5 hat. Ungefähr da würde ich ihn auch verorten. Leute, die dies mochten, mochten auch Hengamee oder so. Ja, genau. Kurze Frage, hatte der Herr denn jetzt gesagt, dass der Film gecancelt werden soll? Nein, das möchte er nicht. Wir sollen nur sehr, wir sollen halt bewusst damit umgehen wir und gelesen den nicht feiern. Kann, ja. Puh, haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Ja, natürlich die schlimmste anti-intersektionale Message von Herr der Ringe, hast du ja vorhin auch gesagt, Mars, ne? Das generische Maskulinum war der Niedergang von Sauron. Ne, das Patriarchat hat das Böse besiegt quasi. Ja, ja ist schon komisch, ne? Ja, wär das schön durchgegendert gewesen, die Prophezeiung, ne? Dann hätte das Böse Sauron besiegt. Innen. Genau. Genau, das war ja auch der Gollum war ja auch nicht binär, ne? Oder? Oder nee, der war ja nur 2. Es war schon binär. Ja, und die anderen, die Hobbits, die waren ein bisschen kleinwüchsig, obwohl der Zwerg ja natürlich auch, ne? Das ist ja auch eine stereotype Darstellung von einem Social Justice Warrior eigentlich. Denkt dran, dass wir gelernt haben letztens in dem D&D-Artikel, dass das mit den Zwergen und der Gier nach Gold antisemitisch ist, ne? Denkt einfach immer dran. Aha. Ja, danke für die Erinnerung. Hätte ich jetzt von alleine nicht dran gedacht, das stimmt schon. Margarete. Oh, Margarete. Gib genau. Mir die Knete. Margarete hat in den Spiegel geguckt. Und es hat ihr nicht gefallen, was sie da sieht. Sie hat gesagt, verfluche den ekligen Tag, an dem das deutsche Feuilleton die Vokabel Vogue entdeckte. Warum denn? Weil das natürlich ja nur irgendwelche Rechten sagen, dass irgendwas Vogue ist. So. Ist doch klar. Ja, scheinbar gab es da einen Artikel im Spiegel und da regen sie sich hier drüber auf. Und der eine Typ hier so Dinge, die schießen zurück halt einfach. Ne? Schreibt hier, es ist so furchtbar. Deutschlands Medienlandschaft versucht immer mit circa 3 bis 5 Jahren Abstand die USA zu imitieren. Ich fühle mich in Gamergate-Zeiten zurückversetzt, nur dass keine amerikanischen YouTube-Schwurbler den Müll verbreiten, sondern der verfickte Spiegel. Ja, da habt ihr es. Spiegel ist einfach rechts. Alle Leute, die da arbeiten, sind rechts. Ja. Würde ich sagen, ne? Nehme ich hier raus. Ich finde da drunter diesen einen Spruch noch so geil, wenn du nochmal runterscrollst. Der eine, der sagt hier, es ist ein neuer Sport geworden, Begriffe mit guter Bedeutung durch eklig hämischen Zynismus in das Gegenteil zu verkehren. Ja, so wie Patriotismus oder besorgte Bürger oder Klimaleugner oder was auch immer. Ach, guck mal, die Katja Berlin richtet sich über Boko Haram auf. Ja, Boko Haram tut ihnen, glaube ich, weh, obwohl ich das ja auch irgendwie. Eigentlich müsste das ja unser Ding sein, weil Boko Haram heißt ja, westliche Bildung ist schlecht, also müsste Boko Haram dementsprechend ja heißen. Ach, die Frau Bücker Bok ist auch sein, da. Ist schlecht. Ach, guck mal, die Frau Bücker. In 5 Jahren fällt ihnen dann auf, dass es von den Menschen, die sie damit beschreiben, niemand benutzt. Ist das so? Ja, Tessa. Und dir fällt dann auch auf, dass von den Menschen, die du mit Sternchen, Unterstrichen und Scheißdreck beschreibst, keiner es benutzt. Und dass keiner deinen Scheiß hören will. Ja, und dann gehen wir jetzt zum zweiten. Letzte Woche war der Presseclub, da hatten wir ja auch nur kurz drüber gesprochen. Der ist auch sehr gelungen, würde ich mal meinen. Also zumindest zum Teil. Es war auf jeden Fall ein richtiger Genuss, sowas mal vernünftig ausdiskutiert zu haben, zumindest von der Hälfte davon. Ich hatte ja schon da durchaus viel erwartet, weil da ja die gute Anna Schneider und der Herr von der Zeit hier, der Herr Bittner, die waren ja da zwei von 4 Journalisten, die da gesprochen hatten. Und die haben aus meiner Sicht halt auch wirklich gute Kontrapunkte da gegeben gegen den Herrn Amjahid und diese andere Dame, die ich vorher noch nicht kannte, aber die, glaube ich, gerade eben da bei der Frau Stokowski auch kommentiert hatte. Das ist und, dieser Presseclub, ne? Ja, genau, Presseclub von letzten Sonntag. Schlechtester Presseclub aller Zeiten, glaube ich. Fand ich jedenfalls. Mein schlechtestes Presseclub aller Zeiten. Naja, ich fand weiß das nicht. Wunderbar. Also ich fand gerade die Frau Schneider fand ich ziemlich gut. Und den Herrn Bittner auch. Also. Und die Demaskierung vom Amjahid am Ende so. Ja, und jetzt sagen Sie mir mal, warum Sie mich gefragt haben, was ich von Homosexualität halte. Ich meine, so das ist ja ein Thema, nur die Tiefe sozusagen der Gespräche, die ist ja dann eben auch schnell erschöpft. Ne? Und dementsprechend haben sie das, finde ich jedenfalls, fand das so ziemlich an der Oberfläche immer rumgekratzt. Naja, eine Stunde geht's. Ich fand, die haben das schon gut herausgearbeitet, was das Problem bei diesen Heinis da war, bei den Anjahid und den dieser anderen. Ja, das schon, ja. Ja, ja, da das ist ja das Einzige, was ich im Prinzip von solchen Sachen halt eben erwarte. Ne? Also, dass wir diesen ihr dürft Kram auch nicht vergessen, wie tief ihr in dem Thema drin seid. Ja, ja. Und wie wenig Neues natürlich in so einer, ja, das natürlich so einer auch, Diskussion aber für Normies. Ich meine halt irgendwie eben, also das, was die ja immer erwarten und wo sie sich ja immer drüber beschweren und wo sich hier auch dieser eine Kommentator, den wir gleich hier lesen, sich drüber beschwert, ist ja dieses Ding von wegen, oh mein Gott, hier findet ja eine Debatte statt oder so, das wollen wir doch nicht. Wir wollen euch ja sagen, was Sache ist, so, ne? Und insofern fand ich das halt ganz gut, dass sie da, also fand ich es absolut top, dass sie da mal was gegen sagen konnten und die haben das ja auch freundlich und so gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt da irgendwie ein Ringen war oder so oder irgendwie so ein Point-Scoring irgendwie, wo man sich gegenseitig sagt, wie scheiße man sich findet oder so. Es war ja ein zivilisiertes Gespräch. Und ja, auf jeden Fall hat sich hier jemand von der Partei der Humanisten hat das hier irgendwie retweetet und von Presseclub das und darunter heißt dann hier, es ist vollkommen legitim, eine Diskussion abzubrechen, in Klammern, und mit Schmierfinken der AfD-Hauspostille, das soll wahrscheinlich hier die Neue Züricher Zeitung sein. Ach nein. Und zukünftig Springer sollte man erst gar nicht anfangen. Das Rechte mal wieder versuchen, Martin Luther King für sich zu vereinnahmen. Wer kennt es nicht, ne? Die ganzen Rechten, die alle den Martin Luther King für sich vereinnahmen wollen. Ne? Die sind da so, also, ne? Der ja gemeint hat, irgendwie, wir sollen jetzt an einem Tisch sitzen und meine Kinder hier sollen irgendwie gleich sein und so wie die anderen. Ja, das klingt für mich eindeutig nach Remigration und Ethnopluralismus, würde ich sagen, ne? Also definitiv, weil sich an selben Tisch sitzen, so, ne, das heißt natürlich, dass man sich trennen soll, wahrscheinlich, ne, also das wird ja von den Rechten vereinnahmt. Vollkommener Bullshit. Ja. Hört ihr doch mal auf, scheiß Malcolm X für euch zu vereinnahmen. Oder überhaupt einen komischen Malcolm X in irgendeiner Art und Weise irgendwo da reinzubringen in den Kram. Weil das ist ja das. Martin Luther King Zeug hat er komplett verloren. Also, alles, was der gesagt hat damals da in seiner Rede, das haben sie alles verworfen. Im Endeffekt muss man ja eigentlich nüchtern mal feststellen. Und sie sind ja nur auf diesem blablabla Hausneger, blablabla Feldneger, keine Ahnung was, Trip von diesem Malcolm X gelandet halt. Der da ja nur auf hier, wir wurden unterdrückt mit, und das ist jetzt das Einzige, was uns interessiert. Und jetzt müssen wir hier irgendwie jetzt hier unseren ja, Rassenkonflikt na, halt ganze Grollzeug muss wieder gut gemacht werden, hier unser Groll hegen, und wir wollen nicht irgendwie mit euch befreundet sein jetzt oder so, sondern das ist ja alles Unterdrückung und so weiter und so fort. Diese Art hat das hat ja im Endeffekt die wie heißt das dämliche Wort, auf das ich jetzt nicht komme, die hat diesen Diskurs ja komplett jetzt für sich vereinnahmt. Also da gibt es ja nichts mehr daneben. Die ja komplett übernommen, gekapert. Ja. Ja, ich fand es auch ganz gut, wie das aufgefallen ist, dass diese Leute wieder anscheinend, dass sie doch ziemlich widersprüchlich eben argumentieren. Ne? Ja, und dann schreibt dieser Herr hier noch, zumindest schon mal witzig, dass zwei Drittel der Personen, die diesen Beitrag, also jetzt den Beitrag von dem Humanisten oder von der Frau Schneider, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall diesen Beitrag geliked haben, Männerrechtler oder Antifeministen sind, wo gemerkt, in Anführungsstrichen gesetzt, aus welchem Grund auch immer. Die Humanisten, Anführungsstrichen, sind und bleiben die Gamergate-Partei. Schreibt er, ja, das finde ich einfach nur so lustig. Jetzt sind wir hier über 6 Jahre später und jetzt das abfeiern, dass eine Journalistin ja, im Endeffekt sagt, das ist alles zu viel Identitätskram hier, also eine junge Frau, Journalismus und so weiter und so fort, wo man immer uns gesagt hat, wir würden ihn nicht haben wollen oder so. Keine Ahnung. Und dass man das gut findet, das ist jetzt Gamergate. Ja. Alles ist Gamergate. Du musst dir einen Freundeskreis schaffen, indem du deinen persönlichen Safe Space hast. Und weißt du, haben da keinen Zutritt, dann hast du auch keine Gamergate. Es ist eine böse Schublade, dass Humanisten irgendwie Gamergate wären. Das ist ein bescheuertes, unverschämtes Framing irgendwie. Die neuen deutschen Medienmacher fordern Diversität und ich glaube auch zahlenmäßig und haben deswegen auch ein Pamphlet rausgegeben, dass Diversity ja Training oder so, also lehren soll. Das geben sie aber nicht so richtig frei raus, deswegen kann man das nur so in Teilen ansehen bei denen auf der Webseite. Aber ich meine, die fordern nämlich 30% Quote für Frauen und Migranten oder so. Ja, und der Witz ist ja, man kann das als Medienunternehmen wohl nur kriegen, wenn man praktisch eine Schulung mit denen macht. Ja, eine Stunde so zu dir Zeit nehmen. Damit du das dann auch frisst und damit sie auch wissen, dass du offen bist dafür und so. Damit die wissen, welche Mitarbeiter darüber lachen? Ja, genau. Damit die das nicht kriegen. Ja, und auch bei dieser Sache wieder, das ist hier nämlich auch wieder von der guten Anna Schneider. Also schon wieder ein Grund, warum wir sie hier feiern müssen. Und es ist ein sehr interessanter Artikel, den sie geschrieben hat, auch nochmal mit den ganzen Zahlen da drin, also wie viel Steuergeld da an diese Medienmacher fließt und aus welchen Gründen halt. Und da muss ich ja auch mal... Das ist nicht wenig. Das ist A, nicht wenig. Und da muss ich ja auch mal nochmal, ohne jetzt hier groß angeben zu wollen, sagen, dass dieses neue deutsche Medienmacher-Ding eigentlich eins von diesen Sachen war, die wir als allererstes bei uns auf dem Schirm hatten. Vor allen anderen, will ich mal behaupten. Also dieses ganze No-Hate-Speech-Movement, neue deutsche Medienmacher, da haben wir ja ganz zu Anfang, als wir diesen Kanal gestartet haben, ganz viel drüber geredet und auch damals dieses No-Hate-Speech-Pamphlet da vom Europarat komplett angeguckt, wo ja, glaube ich, auch ein Gamergate-Bezug irgendwie drin war und diese ganzen Geschichten, was sie da auf der Republika alles von sich gegeben haben und so. Und auch dieses Wörterbuch, was sie da ja damals schon hatten mit ihren Formulierungshilfen für die Einwanderergesellschaft. Ich erinnere mich gut, dass wir darüber gelacht haben, dass sie deutsche Medienpartner sein wollen. Das ist ja auch schon etliche Jahre alt und was die Frau Schneider hier schreibt, dass ja diese Dame, die wir auch auf dem Bild sehen, die, wie heißt sie nochmal? Ja, die eine Chefin da halt von den Medienmachern, mir fällt gerade ihr Name nicht ein. Ferda Atamann? Genau, ja. Dass die ja auch dieses Buch geschrieben hat, wo sie sich darüber beschwert, dass sie irgendwie als Expertin gesehen wird für die Türkei oder den Islam, weil sie irgendwie türkische Wurzeln hat. Aber auf derselben Seite sagen dann diese Medienmacher, dass ja ihre Leute da irgendwie jetzt in den Journalismus rein müssen, weil andere Leute das ja überhaupt nicht können, da irgendwas drüber zu schreiben, weil die ja keine Ahnung haben. So. Nur die Leute, womit die wir ja, wieder beim Mohammed Amjahid wären, der dasselbe behauptet. Ja, also es ist im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was sie auf der anderen Seite dann wieder beklagt. So, ne? Und also spätestens an der Stelle sollte man eigentlich sagen, ja, vielen Dank für Ihre Anregung, Frau Attermann. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Würde ich sagen, normalerweise, wenn die bei mir klingeln würde. Ne? Und ja, also, aber es ist halt faszinierend so, wie weit diese Leute da Wurzeln gefasst haben, ne? Und das ist ja auch wieder, sie beschweren sich irgendwie darüber, dass das ja angeblich so verpönt alles wäre und dass alle Leute immer nur diese ganzen Migranten alle nicht leiden können oder so und denen sagen, geh weg oder was. Aber dann haben sie da irgendwie ihre kleine NGO gegründet und alle Welt findet die irgendwie großartig und will es nur irgendwie hören, was die da machen und nimmt das alles total ernst und so. Und was machen sie dann mit diesem Kram? Sie setzen sich hin und sagen, das ist alles schlecht, das ist alles furchtbar und die Leute sind alle so gemein und die wollen es eigentlich haben und also es ist so Banane, das gibt's echt nicht und ich kann es mir echt nicht erklären, wie man nicht nach 2 Minuten sich beschäftigen mit diesem Verein eigentlich zu dem Schluss kommen muss, dass man denen eigentlich nicht zuhören sollte weiter. Also, dass sie halt Quatsch reden. Der Chat weist mich darauf hin, dass ich einen Fehler gemacht habe. Die Frau heißt natürlich Frieda Ackermann. Es tut mir sehr leid, das war der Spontanität geschuldet. Was ich sehr wichtig finde, ist halt mal einen Auszug vorzulesen. Und zwar aus dem Innenministerium kamen 2019 insgesamt 194.455 Euro und 2020 insgesamt 204.039 Euro für die Projekte Wir bleiben im Gespräch und Wir sind Gesprächsthema, sowie für den Aufbau einer Community-Plattform für bleibeberechtigte Drittstaatenangehörige zum Leben in Deutschland. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung förderte in den Jahren 2019 und 2020 die zentrale Informationsplattform für Neuzugewanderte Handbook Germany mit rund 850.000 bzw. rund 900.000 Euro sowie das Trainee-Programm Wege in den Journalismus mit 150.000 bzw. rund 100.000 Euro. Vom Familienministerium erhielt der Verein 2019 insgesamt 121.000 Euro im Rahmen von Demokratie Leben. 2020 flossen 191.896 Euro für das Projekt No Hate Speech. Und so geht der Artikel übrigens dann noch ein Stückchen weiter, aber das könnt ihr dann selber lesen. Könnt ihr kurz zusammenrechnen, wie viele Millionen uns die Scheiße im Jahr, also ungefähr 1 Million im Jahr plus minus in den letzten 2 Jahren. Und alles dafür, dass man uns halt solche Handbücher schreibt, die dann die Leute nicht mal kriegen, sondern die sie nur kriegen, wenn sie sich auf eine Erpressung einlassen. Ich weiß nicht, wir verschwenden Geld. Wir verschwenden Geld für die Zersetzung unserer Gesellschaft. Das ist unerträglich. Ja, finde ich auch. Also, die hier. Okay. Wie und warum ehemals linke Männer nach rechts wandern. Eine Analyse von Georg Seeslen. Das ist ein Twitter-Thread, den jemand mir geschickt hat. Fand ich ziemlich unterhaltsam. Also, der Übertritt von der Linken zur Rechten ist nahezu immer mit der Geste der Selbstviktimisierung verbunden. Der Ex-Linke betritt die rechte Bühne bereits mit der Miene des Verfolgten. Und längere Zuhörer wissen das, ich war früher selber ziemlich stramm links und habe mich auch irgendwann eher in Richtung Mitte zurückgezogen. Damit bin ich natürlich nach rechts gewandert für diese Leute. Ja, könnte auch sein, dass auch irgendwie das Angebot sich verändert hat oder so. Ja. Könnte auch sein. Ne? Und der Witz ist ja, viele meiner Positionen sind ja heute noch links. Also wenn ich das jetzt mit dem Abel oder anderen hier vergleiche, bin ich nicht umsonst der Marx-Affe. Und das spricht bei mir ja vollkommen ab, nur weil ich bei anderen Themen halt meine Meinung geändert habe. Dafür bin ich jetzt ein Rechter, auch wenn ich eigentlich stramm linke Ideen habe unter meinen diversen Gesichtspunkten. Hm. Der Ex-Linke betritt die rechte Bühne bereits mit der Miene des Verfolgten, des Gekränkten, des Opfers weltweiter Kampagnen, Opfer der politisch korrekten Queeren und Frauen. Unter anderem darf so die Selbstüberschätzung ex negativo fortgesetzt werden. Ja, das stimmt schon mal so gar nicht. Ne? Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass man da teilweise Opfer der Politik ist, aber nicht der Queeren und der Frauen. Das ist nicht der Punkt, sondern der Politik. Das wird natürlich, hier wird das alles so geframed, als wäre das so, wie es da steht. Ja, genau. Aber natürlich hast du recht, es sind nicht die politisch Korrekten, die Queeren oder die Frauen, sondern die Leute, die deren Maßstäbe zu allgemeingültigen Maßstäben machen wollen. Ja. Die aggressive Selbstviktimisierung, eine Spezialität der mehr oder weniger neuen Rechten, ja klar, natürlich. Sich selbst als Opfer darstellen, ist eindeutig eine Spezialität der neuen Rechten. Auf jeden Fall. Das gibt es im Bereich Boko Haram überhaupt nicht. Gar nicht. Nie. Nee, bei den Frauen auch gar nicht, bei den Feministen. Nein, oder so. Nein. Und die erlaubt es überdies nun seinerseits, die Schranken der gepflegten und fairen Auseinandersetzung zu überspringen. Ja, ihr projiziert ganz schön heftig, würde ich sagen. Weil es sind oftmals halt die Leute, die sich auf der Seite des Guten wähnen, die dann links, Jungliberale erschuten wollen. Und sich wundern, wenn man dann fragt, wie meinst du das und findest du das gut? Weil sie haben es doch gut gesagt. Also sie haben es doch aus dem Guten. Also ist doch, man könnte argwöhnen, Die Wanderung von links nach rechts geschehe auch aus dem Impuls heraus, den eigenen Opferstatus zu erhalten, den man als Linker nicht mehr wirklich performen kann. Wie jetzt? Also Linke auch nicht. Wie jetzt? Linke können keinen Opferstatus performen. Soll ich mich totlachen? Guck dir allein Riga 94 an, das ist der reine Opferstatus. Wir haben nichts, wir brauchen dieses Haus, auch gegen das Gesetz. Und nach rechts zu wandern, mag in einem oder anderen die Illusion aufrechterhalten, man könne wild und gefährlich bleiben. Jedenfalls darf man widersprechen in der Sprache von Hass und Verachtung, was offensichtlich einige Menschen als Befreiung empfinden. Die Illusion aufrechterhalten, man könne gut und utopisch bleiben, und dann darf man auch wieder die Sprache von Hass und Verachtung sprechen. Guckt in den Spiegel, Leute. Ich höre hier keine Sprache von Hass und Verachtung in der Mitte, weiter rechts von euch aus gesehen. Die höre ich eher von euch. Aber gut. Diese Verbindung zur heroischen Pose, die nur durch den Wechsel nach rechts erhalten werden kann, lässt sich auf den Diskurs übertragen. Alle jene Ex-Linke, bei denen man einen Weg nach rechts sehen konnte, retteten ihren heroischen Opferstatus. Ihren heroischen Opferstatus, weil ich jetzt nach 6 Jahren immer noch über Gamergate sprechen muss, weil wir nicht in Ruhe gelassen werden. Ist das mein heroischer Opferstatus jetzt? My hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. Ja. Jim Steinman, guter Mann. Ja, schon erstaunlich, wie soll man sagen, so völlig frei von jedem Anflug von Gegenargument oder auch nur Parallelerklärung oder so, die man mal in Betracht ziehen könnte, solche Veröffentlichungen so sind, ne? Oder wie man sowas runterschreiben kann, ohne dabei mal in den Spiegel zu schauen und zu schauen, was könnte denn davon auch auf mich zutreffen? Wer war das hier? Frau, Herr? Das war ein Herr Georg Seeslen. Okay. Wie gesagt, das gepostet hat die Frau Franziska Schutzbach. Die haben wir auch schon öfter hier in diversen Dingen gehabt. Hier haben wir 1%. Das ist sozusagen jetzt hier mal ein bisschen Service, weil wir haben ja über Heimatdefender damals gesprochen, als es rauskam, und waren alle so der Meinung, die es gespielt haben, ja, halbwegs kompetent gemacht, aber jetzt halt sehr platt. Und ich habe schon gelacht hier und da über die Annetta und über den Herrn Böhmermann und so, während ich das mal Probe gespielt habe. Aber lange ist das nicht auf meiner Festplatte gewesen. Und inzwischen ist auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien eingestiegen in die Geschichte. Und wenn hat davon unsere Jugend gefährdet ist, ne, dann ist sie, glaube ich, auch so gefährdet. Ja, ich möchte hier mal dazu aufrufen, das mit einem Salzkorn zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich, das weil, ist eine Darstellung von einem. Ist das sozusagen egal auf jeden Fall. Genau, ja, vieles von dem, was sie hier nämlich schreiben, was jetzt angeblich die Konsequenzen davon wären oder so, bin ich sehr skeptisch, und die Sache absolut. Mit der Prüfstelle, ich werde das mal nachprüfen bei der Prüfstelle. Was haben Sie denn? Ich werde das mal nachprüfen, weil, also ich habe schon mal diese Liste von den jugendgefährdenden Medien, die ist, also zumindest das letzte Mal, als ich da was angefragt hatte, ist die nämlich nicht öffentlich. Also man muss da immer extra nochmal das irgendwie nachfragen, was man da irgendwie wissen will. Und ich hatte da nämlich mal angefragt wegen diesem Scam-Manifest von der Dingenskirchen hier, von dieser Feministin. Und da hatten sie mir nämlich damals gesagt, dass das dann nicht auf der Liste steht bei denen, und hat mir gesagt, ich sollte mich mal an irgendwelche Landtage wenden, wenn ich das so auf der Liste haben will, weil das da wohl irgendwie auf Landesebene irgendwie entschieden wird. Also es gibt auch noch so ein paar privilegierte Organisationen, die sowas da irgendwie anwerfen können, solche Verfahren. Aber als Otto-Normalbürger kann man das halt nicht tun. Und Ja, also ich werde das auf jeden Fall mal anfragen, ob das wirklich so ist, wie die Herrschaften das hier darstellen. Es war jetzt auch nicht meine Absicht, aus dem Artikel groß zu zitieren oder Dinge vorzulesen, weil die Sachen, die hier als Zitate drin sind, sind 2 bis 3 Worte lang und in den Rest eines Satzes eingebaut, den hier die 1%.de geschrieben hat. Deswegen, ich würde gerne den ganzen Text lesen von dem Gutachten, aber das wird wahrscheinlich so schnell nicht gehen, dass der irgendwie mal liegt, es sei denn, die liegen ihn. Ja, also Ja. wie gesagt, es war mehr der Service so. Sie besagen jetzt, es ist indiziert worden, angeblich am 7. Dezember 2020 sei die Entscheidung getroffen worden von der Bundesprüfstelle. Und dann, ja, wir halten die Ohren offen, wenn sich da noch mehr tut, wenn es da dann irgendwann vielleicht noch eine Stellungnahme mal gibt oder jemand, die dieses Gutachten liegt, dann kann man darüber mehr sprechen. So ist es einfach die Dafür, Nachricht. dass du ein normales Spiel und ein durchschnittliches Spiel gemacht haben, haben sie schon relativ viel Aufmerksamkeit damit generiert, kannst du gar nicht sagen. Denke ich mal. Ja, die Frau Henning-Welsow ist ja aus Thüringen vom Ja. Landtag, die Dame, die damals dem Herrn Kemmerich da den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat und jetzt ja auch eine von zwei Vorsitzenden von den Linken ist. Und die hat hier zur Sonntagsfrage, hat sie wie folgt kommentiert: Das Fenster öffnet sich für eine konsequente Politik gegen den Klimawandel, für eine Politik, die soziale Geborgenheit zurückgibt, für einen radikalen Einstieg in Umverteilung des finanziellen Reichtums. Es lohnt sich zu kämpfen, Ausrufezeichen. Hashtag alle zusammen, at die Linke, Hashtag progressives Bündnis. Also, was sie hier wohl haben möchte, ist eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Und was ich auf jeden Fall an dieser Formulierung von der Dame so lustig fand, ist die Bezeichnung progressives Bündnis. Wenn ich hier in diesem Tweet von ihr lese, eine konsequente Politik gegen Wandel, ne, und Geborgenheit zurückgibt. Ne? Also schon mal zweimal, Ja, und ja, Umverteilung ist auch eine einmal Rückverteilung, zurück und einmal Wandel weg. Ja, eine Rückverteilung. Ja, und also im Endeffekt progressiv. Ja, was ist da denn progressiv? Ich meine, das ist hier so ein bisschen Dog Whistling halt für, ja, ich meine, oder mehr oder weniger Dog Whistling. Eigentlich ist es schon ziemlich. Ziemlich deutliches Whistling. Radikaler Einstieg in Umverteilung. Ich meine, das kannst du halt beim Kommunismus oben drüber schreiben, ne, als Überschrift. Das ist es ja im Endeffekt. Und ja, also Ja, keine Fortschritt, sonderlich neue Ideen. progressiv, Fortschritt, ne? Also das Ja. ist progressiv mit den Ideen von vor 100 Jahren. Ja, Ne? vorwärts, Männer, wir müssen zurück. Das ist. Das ist wirklich, ja, das ist das Progressive. Wir haben diese Ideen von vor 100 Jahren und wir haben unsere Antifa mit Straßenkampf, den wir in der Weimarer Republik nicht gewonnen haben, wo wir nicht von wegkommen, auch von vor 100 Jahren. Und mit dieser Scheiße stehen wir hier dieses Jahr und erzählen euch was von 20, ist es das jetzige Jahr und wir wollen ein progressives Bündnis. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so geil. Zumal ja hier unten, wenn ich das zusammenrechne, zumindest nur nach Stimmanteilen überhaupt kein progressives Bündnis mit einer Mehrheit rauskommt. Ja, und die SPD will es nicht. Die Basis hat es auch abgelehnt schon. Man vielleicht Ja, auch aber nicht das mehr, sind, wenn aber. ich das richtig sehe, hier sind 46% für das Lager progressiv Ja. und 49% für Ja, das Lager. Vielleicht haben wir keinen Bock, mit euch zu die regieren. meinen wahrscheinlich vom Trend her. Ja, ist auch von Tagesform abhängig, manchmal. Weil Wer da ja weiß. plus 1 für die SPD und plus 3 für die Grünen steht. Und dann denken sie halt, dass das vielleicht dann nächste Woche dann nochmal wieder ein bisschen plus ist und im September dann. Nach dem Klatscher letzte Woche in den Wahlen sollten die vielleicht doch einfach mal ins stille Kämmerlein gehen und überlegen, Ja, ob der bisherige Kurs mit dem 1% erschuten oder in Gulags stecken, ob das halt der richtige Weg ist. Ja, da verlieren sie ja dann ihre Kernkompetenz. Meinst du, das machen sie? Wieso wählen 18% der Leute die SPD? Was soll das? Oder wo das von den Volks, dass du da. Ja, so ach du, ich könnte jetzt bei das, ne? So ziemlich jedem von diesen Balken hier sagen, warum machen die Leute sowas? Also, ich meine, SPD finde ich wirklich besonders schlimm. Mein fucking Stadtparlament hat seit letzter Woche eine grüne stärkste Fraktion, Mammon. Heulen nicht rum. Ja, hast du dich auch vorgestellt, applaudiert erstmal, ne? Ja, prüft mal eure Privilegien hier. Bei mir gibt es einen grünen Oberbürgermeister. Ja. Das wird bei uns auch kommen. Mit eigenen Ideen sogar, was Corona angeht, unser Bürgermeister. Dann kümmern sie sich ja vielleicht auch um diese Sachen hier, nämlich den Speziismus. Ja. Das ist auch so eine schöne progressive Vokabel, die ich auch vor etlichen Jahren schon mal gehört habe. Aber das ist so ein Konzept, was sich nie richtig durchgesetzt hat, weil es wahrscheinlich auch einfach zu irre ist. Also, wo man, glaube ich, dann doch, die meisten Leute sich nur denken, hä? Ja, was? Sicher werden Schweine, die zum Schlachten vorgesehen sind, diskriminiert im Gegensatz zu uns. Ja, sicher. Ist ja, so. Ich meine, ja, die auch nicht geboren werden. Ne? Oder sie meinen halt eben, ja, dass es generell verkehrt ist, zwischen verschiedenen Spezies von Tieren halt zu unterscheiden, weil das ja alles Lebewesen sind halt. Ne? Das ist halt die Idee dahinter. Ne? Und so, was man ja hier wahrscheinlich auch hier in diesem Bild irgendwie sieht, was ja so eine Art. Ja, Alter, Schwein, wenn ich den ersten Satz kriege, platzt mir schon der Schädel. Platzt mir schon der Schädel. Ja, lies mal vor. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Unsere Sprache ist durchzogen mit Redewendungen, Sprichwörtern und Ausdrücken, die Gewalt an Tieren verherrlichen. Oh mein Gott. Das geht auf keine Kuhhaut. Was für Sprüche? Das ist jetzt Tier. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Was haben wir? Wir haben ein Hühnchen rupfen, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also, das ist Genozid auch, glaube ich. Ne? Also, ja, es sind nur die bieten Alternativen an. Alternativen zu ein Hühnchen rupfen ist, mit jemandem eine Rechnung offen haben. Und die kreative Lösung wäre, mit jemandem Weinblätter zu rollen haben. Das dauert bekanntlich auch lange und bietet viel Zeit für Gespräche. Ja. Okay. Zwei Erbsen auf eine Gabel laden. Bitte bricht es ab. Wie soll man das verstehen? Metaphern oder so wie eine Fabel ist es ja nicht. Ja, das ist eine Alternative zu der diskriminierenden, hochgradig diskriminierenden Formel: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Klatsch, klatsch. Ah, nee, klatsch. Tja, es ist halt nur weil die ein winziges Nervensystem haben, so eine Fliege, heißt es ja nicht, dass die jetzt nicht den Menschen unterlegen sind. Kann das Fliege mal zu Leide tun oder so. Den Stier bei den Hörnern packen. Wer macht es nicht? Ne? Also ich denke mir die ganze Zeit immer so, ja, weil es dieses Sprichwort gibt, den Stier bei den Hörnern packen. Deswegen suche ich mir jetzt einen Stier so und pack den. Bei den anderen. Zusammen, um mit Tieren wir zu besuchen den Chris danach auch im Krankenhaus. Macht euch keine Sorgen. Naja, ich sage einfach dem Stier, du darfst mich jetzt nicht aufspießen, das wäre speziistisch. Das wäre voll diskriminierend. Den gewaltsamen Umgang mit Tieren so lapidar in unsere Alltagssprache einzubauen, ist ethisch allerdings nicht ver... Seid ihr wahnsinnig? Wen ist das denn? Seid ihr wahnsinnig? Du bist auch nicht ethisch oder so oder gerecht. Ist das ein Zeitungsartikel oder? Das ist von Peter, von der Website. Peter! Heidi! Peter, du Verräter! People for the Ethical Treatment of Animals ist das. So. Komm, ich will weiterlachen, bitte. Ja, bitte. Also, was kommt nach dem Stier? Hier gibt es auch einen Helfen-Button, das ist hoffentlich, das ist gar kein, ich dachte jetzt, das wäre ein Link auf die E-Mail-Adresse von denen, wo ich den Hilfsangebote hinschicken kann, aber das ist wahrscheinlich nur ein Stipendenknopf oder so. Meinst du, es ist ein Schrei nach Hilfe? Ja, würde ich sagen, ja. Hilfe! Den Stier bei den Hörnern packen. Wie deine ein Sprache Fisch auf dem Trockenen. Ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Stattdessen könnte man eine Aufgabe so furchtlos wie eine Kuhmutter angehen. So furchtlos wie eine Kuhmutter. Aber warum ist das denn nicht spezifistisch? Oder ist das jetzt... Weil du da der Kuh nichts tust. Ist das jetzt wegen dem Geschlecht, weil ich jetzt sage, den Stier bei den Hörnern... Nein, weil du der und Kuh nichts tust, sondern du bewunderst sie. Ach so. Aber den Stier, den packst du ohne Konsent an die Hörner. Ich dachte, das wäre jetzt so ein toxisches Männlichkeits... Mu heißt Mu. Horn heißt Horn. Ja, guck mal hier, die Gender-Expertin von der Dings-Universität, die heißt doch auch Hornscheid, oder nicht? Dum, dum, da. Kuhmutterscheid. Wie ein Fisch auf den Trockenen. Ja, das ist auch total, ne? Also, aber weist das nicht darauf hin, auf das Leid von den Fischen auf dem Trockenen? Natürlich. Ich würde sagen schon, ne? Oh Gott, ey. Wie wollen wir denn dieses Problem der Fische auf den Trockenen lösen, liebes Peter? Sag es ja, mir. Ja, wie ein Mensch unter Wasser gedumpt vielleicht. Das wird doch hier nur wieder marginalisiert hier. Das wird einfach, das Leiden dieser Leute wird komplett ausgeblendet. Ich find's hochgradig spezialistisch, muss ich sagen. Es stranden auch Fische völlig ohne das Zutun von Menschen. Also es ist nicht so, dass wir das, also... Das, wir haben nur beobachtet. Und ja, und warum angeln eigentlich diese Angler nicht mal die ganzen Raubfische aus dem Meer? So, ne? Also. Die Katze aus dem Sack. Nee, Catch vielleicht. And Release, ohne Haken, weißt Bescheid. Ja, ja klar, zur Resozialisierungsmaßnahme, Hashtag FishLifeMatters, aber ich meine, es ist so schlimm, die Katze aus dem Sack lassen, ja. Sofort spinnt sich in unserem Kopf das Bild einer wehrlosen Katze in einem Sack. Wer solche Phrasen in unserem Alltag gedankenlos verwendet, normalisiert Formen der Tierquälerei. Oh Mann. Ja. Da muss jetzt auch endlich Schluss sein mit hier diesem Schrödinger. Da habe ich auch, ich finde das so schlimm, dass diese Katze in dieser Kiste stirbt, wenn jemand die Kiste aufmacht. Du weißt nicht, ob das Tierquälerei ist oder nicht, bist du die Kiste aufgemacht? Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Aber das kann doch, die arme Katze ist da die ganze Zeit in der Kiste. Ja, aber ich habe gerade nachgeschaut, die Katze lebt. Gut. Ich glaube, es sind mehrere auch drin. Warum nicht andere Situationen bemühen, in denen man überrascht wird, zum Beispiel die vegane Calzone aufschneiden? Da bist du überrascht. Was überrascht einen denn da? Anstatt da ist ja gar kein Fleisch. Das ist die Überraschung. Und anstatt davor zu warnen, die Katze im Sack zu kaufen, könnte man mahnen, nicht die Suppe in der Terrine zu kaufen. Nee, ich halte die Hände auf. Ich halte die Hände auf, damit ich da die Suppe reinkriege, damit ich gucken kann, was da drin ist. Ihr habt Sprachgefühl wie ein Elefant. Oh, scheiße, das darf ich auch nicht sagen. Nee. Sehen sich wie der Elefant im Porzellanladen, aber vielleicht kommt er ja noch. Der kommt noch. Krokodilstränen vergießen. Oh Gott. Ja, das kann ich mir sogar verstehen, dass sie sich darüber aufregen, weil ich wette, das haben sie schon oft genug gehört, diese Redewendung, um sich darüber zu beschweren. Du immer so rumheulen über deine Tiere. Hund und Katze werden liebevoll umsorgt, Schweine und Hühner gewaltsam getötet und gegessen. Ja, ja. Krokodilstränen. Speziesistische Tränen oder Menschentränen. Wisst ihr? Speziesistische Tränen. Also, jetzt haben sie hier als Beleg. Das ist ein Symbol für Krokodil oder was? Gift oder was? Das sind echte Menschenfreunde, die bei Peter, muss ich echt sagen. Als Beleg haben sie jetzt hier im Hashtag Metias oder wie? Keine Ahnung. Schwein gehabt. Krokodilstränen. Genau. Ja genau, erklärt uns mal Schwein gehabt, inwiefern das ein glückliches Schicksal ist, was die Schweine haben. Ja, weil wir sagen Schwein gehabt oder die Sau rauslassen, aber die Schweine, die haben ja nicht Schwein, die werden Schnitzel, das ist das Problem. Ja, das ist wortwörtlich das, was sie sagen. Da ist was dran. Ich glaub's ja nicht. Ach geil. Die verstehen auch nicht ansatzweise. Weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Ja, weder Apfel noch Bier. Ne? Oder was? Wie sagen sie jetzt? nur Fisch oder Fleisch sei im Umkehrschluss etwas Gutes. Das heißt doch überhaupt nicht, dass das was schlecht ist. Weder Fisch noch Fleisch heißt, dass man nicht genau entscheiden kann, was man davon hält. Und dass es nichts ist, was man irgendwie mit Fisch oder Fleisch beschreiben könnte. Ich meine. Das ist aber auch das Schwerste hier, also die Redewendung mit einer neuen Bedeutung zu besetzen, das ist nicht so einfach, glaube ich. Weder Fisch noch Fleisch könnte ab sofort einfach bedeuten, eine Sache sei gut oder akzeptabel. Ja, das kann die doch auch sein. Das kann die doch jetzt unter der jetzigen. Oh, da steppt der Bär. Ich krieg einen Film. Da steppt der Bär. Alter, da steppt der Bär. Film. Peter, seid ihr. Was habt ihr genommen? Da braucht man einen Tanzbären. Ja, natürlich Tanzbären. Da steppt okay. der Bär. Ich halte es nicht aus. Mit Ring durch die Nase. Oh. Oh Gott. Komm, und als letztes im Elfenbeinturm sitzen, wegen der Elefanten. Komm. Sich zum Affen machen. Der letzte war auch einfach gut, ja, sich zum Affen machen. Das passt schon so gut zu dem Artikel. Ja, weil ja auch Affen niemals sich irgendwie aufführen, ne? Also. Ne, und mit Scheiße werfen zum Beispiel oder so. Machen die nicht. Mm-mm. Was? Ich finde Tierversuche auch nicht gut, aber deswegen werd ich nicht meine Sprache ändern, weil ich einfach nicht an Sprachmagie in der Form glaube. Das ist lächerlich. Ja, und die Affen einfach zu befreien, da wissen wir auch, wo das hinführt. Zumindest 21 Tage später wissen wir das. Ja, oder wenn du die Freiheitsstatue gefunden hast. Mhm. Ja, Fleisch ist definitiv das beste Gemüse. You madman. Oh, ja, es gibt ein Demo-Paket Speziezismus. Den protestieren sie direkt auf die Straße mit unserem kostenlosen Demo-Paket. Alles klar. Also, Befreiung ja. hört nicht bei Menschen auf. Die Befreiungsbiologie. Ich habe gerade angeklickt, dass ich Cookies akzeptiere. Ich habe gar nicht gefragt, ob die vegan sind. Das ist ja, aber echt. Boah, guck mal, kannst du dir eine Schweinemaske ausdrücken? Oder eine Halbaffenmaske? Ich finde Halbaffen, das ist doch spezizistisch. Das sollte jeder wissen. Mhm. Hashtag so white, würde ich sagen. Ne? Die Leute, die so ein Magazin angucken, die wollen doch auch nur gequälte Tiere sehen, oder? PETA 2, ist das jetzt wie ARD und ZDF? Der Unterschied ist nur in deinem Kopf. Ja, der Unterschied zwischen verschiedenen Spezies von Lebewesen ist nur in meinem Kopf. Genau. Das ist nur ein soziales Konstrukt. Ja. Alles eines Lose. Ja, wenn ich sowas lese hier, wenn ich sowas lese, denke ich mir auch, seid ihr Leute oder seid ihr Rindviecher? Aber ich verstehe es nicht. Ja, also, genau. Ich glaube, der Unterschied ist nur in meinem Kopf. Die Axel Stoll, ne? Biologie, Physik, Mathematik, alles eins. Ja, wieder super. Hashtag so white. Oh. Kein Platz für Speziesismus. Ist das nicht auch so ein Konzept von dem Camper? Das mit dem Speziesismus? Nee, ich glaube nicht. Speziesismus. Like you, only different. Das Bild ist aber gut. Das Bild ist schon mal nicht schlecht. Kann man schon lassen. Aber das außenrum. Ja, die Message dahinter ist irgendwie komisch. Ach, guck mal, Outlet-Sale bei Karstadt. Jo, cool. K-Sports. Das ist aber keine FFP2. Ja, die betreiben lustigen Aktivismus. Die haben auch irgendwas anders gemacht, irgendwie. Absolut. Irgendeine, dass man weniger Hummer essen soll in Amerika. Da haben die auch irgendeine Aktion gestartet. Aber einer hat so irgendwie gesagt, if you're a woman or a chicken. Jordan Peterson gefällt das. Deine Katze meinst du? Nee, das mit den Hummern. Dass weniger gegessen werden soll. So, jetzt sind wir mal wieder an den deutschen Universitäten und Christian Bergmann von, ich glaube, ist Deutschlandradio oder Deutschlandfunk. Riecht da schon wieder den Muff unter den Talaren? Das war ja so einer der Sprüche der 68er unter den Talaren der Universitätsleute, dem Muff von 1000 Jahren, also dem 1000-jährigen Reich. Und Herr Bergmann sieht jetzt die Zeit gekommen, auch das 50-jährige Reich, also die BRD, oder inzwischen schon fast 70-jährige Reich, BRD halt, muss jetzt auch abgewickelt werden in den Universitäten. Zusammenschlüsse wie das von Ackermann mitbegründete Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das ein freiheitliches Wissenschaftsklima durch Ereignisse wie jene auf den Campussen in Hamburg oder Frankfurt, wir erinnern uns, Bernd Lucke und die Dame, die diese Kopftuchgeschichte gemacht hat in Frankfurt, gefährdet sieht, sind entlarvend und legen die Bigotterie der RitterInnen der Meinungsfreiheit schamlos offen. Denn schaut man einmal genauer auf die Zementstrukturen des universitären Führungsapparats, dann wird schnell deutlich, dass wir es mit einer homogenen Post-68er-Generation zu tun haben, der gegenüber junge StudentInnen heute erneut versucht sein dürften, das unter den Talaren anzustimmen. Und diesmal jedoch, um den Muff von gerade mal mehr als 50 Jahren zu ergänzen, da in puncto eines Aufbrechens akademischer Hierarchien und Diversität in der Wissenschaftslandschaft über die letzten Jahrzehnte noch recht wenig Innovatives passiert ist. Nach wie vor sind rund 75% der Professuren von Männern besetzt. Ebenso irritierend erscheint, dass der Begriff Identitätspolitik von gestandenen UniversitätsprofessorInnen fast ausschließlich in Bezug auf emanzipatorische Bewegungen verwendet wird. Dabei ist das Beharren auf Privilegien von zumeist weißen, männlichen Mitgliedern der vom Aussterben bedrohten Besoldungsgruppe C doch nichts anderes als eben Identitätspolitik. Ist ein harter Vorwurf. Ja, aber verstehen die denn nicht, dass das gewachsen ist, diese Struktur? Und ja, dass es jetzt nur noch 75% sind, ist halt eine Entwicklung. Und die wird weitergehen, da bin ich mir ganz sicher. In unserem Land auf jeden Fall werden das immer mehr werden. Aber so zu verstehen, dass halt Gesellschaft nicht so halt, du drehst am Rad und die wechselt sofort die Spur. Das macht die Gesellschaft halt nicht. Das geht auch gar nicht. Das ist, haben wir ja leider hart erfahren nach 45, als man eben nicht alle Leute abwickeln konnte, weil man deren Fachkompetenz gebraucht hat, obwohl sie vorher mit den Nazis kooperiert haben. Und genauso kannst du nicht. To the moon, sage ich da nur. Ja, in der Uni einfach alle rausschmeißen und junge schwarze Frauen dahinsetzen, weil die einfach nicht die Erfahrung haben und einfach nicht das fachliche Wissen haben, was ein Professor hat, der das halt seit 30 Jahren macht oder so. Und der ist dann halt alt und weiß, ja. Aber der hat die ganze Zeit gearbeitet in seinem Feld, hat vielleicht wichtige Durchbrüche geschafft. Und ihr kommt dahin, ich will auch so einen großen Tisch, ich will auch so viel Geld. Bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Ich bin schwarz, ich bin weiß, ich bin grün, ich bin gelb, ich bin eine Frau, ich bin ein Zwerg. Deswegen will ich jetzt den Job von dem alten weißen Mann, weil der hat da lang genug gesessen. So funktioniert es nicht. So funktioniert es auf keinen Fall. So zersplittern wir unsere Universitäten und machen einen Kampfplatz drauf. Das hier ist eine Leseempfehlung. Grob zusammengefasst geht es hier um einen Ort in Amerika, in dem sich Eltern zusammengeschlossen haben, oder auch Lehrer und Eltern zusammengeschlossen haben. Die haben eine Liste angelegt von Eltern, von Schülern, die die kritische Rassentheorie irgendwie kritisieren und dann dazu aufgerufen in geheimen Facebook oder Twitter oder was auch immer Gruppen oder Telegram. Infiltriert sie, macht ihre Webseiten zu und stellt sie öffentlich an den Pranger. Also die ganze Bandbreite der angeblich ultrarechten Dinge wird hier aus dieser Geschichte klar. Ziemlich langer Artikel, ziemlich verworrene Geschichte. Also unter anderem hat man da zum Beispiel Leute weggemobbt und dann hat man rausgefunden, dass die an einer anderen Uni einen Job gefunden haben und dann hat man da dann auch angerufen und hat gesagt, aber seid ganz vorsichtig. Die könnt ihr nicht einstellen. Also man versucht wirklich mit aller Macht, Leute unmöglich zu machen. Dann hat man hier süffisante Zitate, wie ich verliere alle Hoffnung, dass man mit diesen Leuten zivil umgehen kann. Man kann diesen Leuten nicht nur aus dem Weg gehen. Das reicht nicht, um ihre üble Rhetorik zu stoppen. Oder kennt jemand irgendwelche Hacker? Wurde auch gefragt in den Gruppen. Was das Anti-Critical Race Theory Movement angeht, würden wir gerne ein Dokument mit allen bekannten Akteuren und Unterstützern anlegen. Bitte kommentiert hier drunter mit den legalen Namen der Person, mit ihrem Wohnort oder dem entsprechenden Repräsentanten des School Boards, mit ihren Accounts auf Social Media oder irgendwelche anderen Info, die ihr für relevant haltet. Also schon eine richtig bittere Geschichte. Und eigentlich schade, dass sowas nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt. Liest sich wie ein Krimi teilweise. Kann ich empfehlen. Ja, wenigstens alles Corona, oder? Ja, aber trotzdem, ey, du kannst ja nicht hingehen und die Eltern deiner Schüler irgendwie aller Stasi. Kannst ja gleich die Amadeo-Antonio-Stiftung rufen. Heil Eze Queto Quattel. Ja. Heil Eze Queto Quattel. Jetzt hattest geht's du das um Maya-Kunststückchen, die beigebracht werden in Kalifornien. Hattest du das auch eingereicht? Nee, ich habe keinen guten Artikel dazu gefunden, aber du anscheinend schon. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Also es gibt eine Abstimmung darüber, ob das halt wirklich kommt in Kalifornien, aber so woke wie Kalifornien ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das kommt. Es geht hier um ein Unicurriculum, das für die Dekolonialisierung Amerikas eintritt und da stattdessen die aztekische Kultur praktisch wieder stärker in den Vordergrund stellen will. Man möchte damit natürlich sagen, man möchte die bösen Kolonisatoren möchte man loswerden und man möchte das Land den Leuten zurückgeben, denen es gehört. Und natürlich, das Curriculum soll helfen, rassistische Stereotype anzugreifen, bla bla bla, Diskriminierung, Imperialismus, koloniale Glaubenssätze. Und es soll eine Kritik sein von White Supremacy, Rassismus und anderen Formen von Macht und Unterdrückung und so weiter und so fort. Und der R. Tolteca Quahutin, der das entwickelt hat, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Rethinking Ethnic Studies. Indem er behauptet, dass ganz Amerika eurozentrisch sei und White Supremacy herrscht, kapitalistisch, patriarchal, heteropatriarchal. Und das natürlich die weißen Schulden waren, die haben das Land sich gegriffen und haben ihre Hierarchien hier aufgestellt und haben das Land entwickelt für Europa und für die Weißen und haben damit Geld gemacht. Und das ist die Basis des Kapitalismus. Und was er jetzt vorschlägt, ist halt das Ganze rückgängig zu machen. The ultimate goal, also das Endziel ist es, Amerika zu dekolonisieren oder die amerikanische Gesellschaft zu dekolonisieren und ein neues Regime des Countervölkermords und der Counterhegemonie, also ja, Countervölkermord, das soll die weiße christliche Kultur beseitigen und dann zu einer Regeneration der indigenen Kulturen führen. Und man muss dann wirklich wenn man diesen Kurs besucht, dann lernt man da auch indigene Gesänge und Betgesänge und Dinge, die sich an die aztekischen Götter richten. Die müssen zum Beispiel dann klatschen und eine Hymne für den Gott Tezcatlipoca singen. Ja. Die Azteken haben diesen Tezcatlipoca übrigens mit Menschenopfern und Kannibalismus gehuldigt. Und die Studenten sollen ihm dann für die Kraft bitten, Krieger für die soziale Gerechtigkeit zu werden. Danach wird Quetzalcoatl angerufen, Huitzilopochtli und Xipetotec werden gebeten um revolutionären Geist und ähnliche Dinge. Und der gute Huitzilopochtli ist halt der Kriegsgott, den man auch mit Menschenopfern gehuldigt hat. Und am Ende steigert sich das dann zu einem Höhepunkt mit einer Bitte um Befreiung, Transformation und Dekolonisierung. Und danach rufen die Studenten Panchebe in ihrer Suche nach dem ultimativen kritischen Bewusstsein. Oh, okay, ich habe nur eine Frage und die lautet: Ist das speziistisch, wenn man sowas macht? Menschenopfer? Nee, das ist ja deine eigene Spezies. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Azteken und Mayas Tiere angebetet haben, aber ich glaube eher nur Götter. Und Götter, die hatten immer Menschenform. Also keine Tiere, also Peter würde dagegen protestieren, ja. Die haben da auch mehr Schweinchen gegessen schon damals. Ja, die haben die Menschen getötet, nicht die Tiere. Das fand Peter natürlich wieder gut. Ja, und ein spannender Aspekt ist halt, in den kalifornischen Schulen darf es keine Morgengebete geben. Jetzt in der Abstimmung wird sich klären, ob es aber blutrünstige Gesänge geben darf stattdessen. Wir sind verdammt. Ja, der Trend in Kalifornien ist ja generell so, dass diese Entkolonialisierung ja den Gedanken inneträgt, dass man am Anfang hat man es folgendermaßen gemacht, man hat gesagt, gut, wir haben ja hier unsere amerikanische Kultur. Das geht halt darüber, was halt im Geschichtsunterricht, welche Sachen im Geschichtsunterricht beigebracht werden, beispielsweise halt der amerikanische Bürgerkrieg oder solche Sachen, bis hin zu, okay, was wird denn im Musikunterricht, was werden da für Lieder gesungen, aus welchem Kulturkreis? Ja, jetzt mal zwei etwas entgegengesetzte Beispiele. Und da hat man halt gesagt, okay, es dürfen halt nicht nur diese judäa-christischen amerikanischen Sachen sein, sondern wir müssen auch halt irgendwelche anderen Sachen integrieren. Da fing es halt erst an mit internationalen Sachen, dann kam irgendwann die ganze Sache dazu mit dem Kolonialismus, dann kamen halt irgendwelche Indianergesänge und sowas auch dazu und jetzt hat das halt ein Niveau erreicht, dass halt irgendwelche mittelamerikanischen Azteken- und Maya-Kultursachen gelehrt werden, aber dieses ganze zusätzliche Curriculum halt das, was ursprünglich beigebracht wurde, schon so sehr an den Rand gedrängt hat, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, Mars, dass halt einfach im Curriculum kein Platz mehr ist, in Anführungszeichen, für solche Sachen wie ein Gebetsgesang an einer katholischen Grundschule, was früher normal war. Ja, das ist halt. Ja, das sind ja aber auch nicht. Das ist schon ziemlich lustig. Das sind ja aber auch nicht die edlen Wilden. Ne? Die edlen Wilden sind ja die mit dem Quetzalcoatl und so. Genau. Und von daher macht das ja dann wieder Sinn. Ja, und manche beten auch den Erdogan an und der tritt aus dem Frauenschutzabkommen aus. Ja, und jetzt jubeln alle Incels, oder was ist los? Frauenschutzabkommen ist gut, ne? Ist ja doch mehr so ein bisschen übertrieben, das ganze Ding. Ja, das sagen sie halt immer wieder, ne? Aber ich meine, wir haben es uns ja schon mal komplett durchgelesen vor ein paar Jahren, diese ganze Geschichte mit der Istanbul-Konvention. Was da halt, und es kommt ja auch in dem neuen Buch von Birgit Keller sogar tatsächlich nochmal ausführlich drin vor, weil, was die Frau Keller dem Ganzen vorwirft, was ich halt eben auch sagen würde, ist halt dieses Ding, dass sie in diesem Abkommen im Endeffekt den Staaten, die es unterschrieben haben, halt diesen Kampf gegen Geschlechterstereotype und solche Dinge halt verordnen, ohne dass jetzt jemand. Ja, ohne dass jetzt die Leute selber halt entschieden hätten, die also jetzt demokratisch, dass sie das überhaupt wollen. Ne? Das steht halt unter dem Zeichen von, wir schützen Frauen vor Gewalt und so wird es dann halt irgendwie verkauft. Ne? Aber das, was jetzt diese Konvention halt im Endeffekt sagt, was angeblich der Umfang dieser Gewalt sein soll, zum einen, wo da ja auch so Sachen drin sind wie wirtschaftliche Gewalt oder verbale Gewalt und solche Dinge. Und dann halt auch die Ideen, die sie dann haben, um dem halt entgegenzuwirken, die sind halt durchaus nicht so eindeutig und durchaus kann man da was gegen sagen. Also ich weiß noch, das eine Land, ich kann mich nicht mehr erinnern, das war irgend so ein Land mit Litauen oder Lettland oder eins von diesen, die sind da ja zum Beispiel nicht eingetreten, von vornherein nicht, mit der Begründung, dass diese Art und Weise, dass irgendwie die Gewalt im Endeffekt da von dieser gesamtgesellschaftlichen Stellung der Frau irgendwie ausgeht und die Männer da irgendwie für verantwortlich sind, dass sie das halt eben sagen, nee, das sehen wir nicht so und deswegen unterschreiben wir das auch nicht. Na, das war ja diese eine Sache mal. Und aber ja, diese ganze Berichterstattung darüber ist immer nur, da steht Frauengewalt und ihr Winter wollt es nicht haben, also wollt ihr Gewalt gegen Frauen. Das ist so dieses, ne, und dieses Ding hier wahrscheinlich auch wieder, denke ich mal, oder? Ja, es geht so. Also ich finde, dass sie zumindest die andere Seite ein bisschen dargestellt haben in der Form, in der sie die Ministerin da zitiert haben, die gesagt hat, ja, wir brauchen das nicht, wir kommen auch so mit unserem Strafrecht klar oder so. Das ist schon in Ordnung, so wie es ist oder so. Aber an sich hast du recht, ja, der Tenor liegt eher so auf diesem Punkt, dass das irgendwie sozusagen schade ist und dass jetzt aber ohnehin gekämpft werden muss dafür und so weiter. Ja, wo er ja schon vorher, dass der Kampf ein bisschen fragwürdig war. Meinem Eindruck nach ging das ja hauptsächlich darum, dass man da irgendwelche Pöstchen irgendwelchen Leuten zusichert. Und da wurden ja auch neue Gremien eröffnet, namens Gremio oder so, oder Grevio hieß es doch. Dass dann wieder so ein Kontrollrat ist oder so, die alles kontrollieren und aufschreiben und Berichte machen, wie böse die Männer da sind und so weiter. Also alles überflüssig, ne? Deswegen finde ich das schon nicht so schlecht. Ja, das war dieses Ding, die sollten ja quasi irgendwie darüber gerichten, ob jetzt die Länder das alles richtig umsetzen. Das war, glaube ich, das von diesem Grevio-Ding, ja. Ja, genau. Und gut umsetzen. Also die kritisieren sich doch nicht selber, das glaubst du doch nicht. Naja, die Länder halt, die müssen das ja umsetzen, wenn sie das unterschrieben haben. Ja. Die EU kann das ja nicht. Setzen sie das aber nicht falsch um, sondern es ist einfach zu viel Gewalt, dass sie damit nicht klarkommen oder sowas. Das war ja nur die Art und Weise, meine ich. Eben angewendet werden wird wahrscheinlich. Das war dieses Ding der Familienministerin Selcuk, hält auf Twitter dagegen, das Justizsystem der Türkei sei stark genug, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Ja. Das ist auch Unsinn, weil man kann niemanden so schützen. Man kann das nur dann bestrafen oder so hinterher, wenn man dann jemanden findet, der es war und so weiter. Das auch, ja. Und das war ja auch dieses Ding, auch mit dieser Reform von 2016, diesem Nein heißt Nein-Ding. Ne? Das war ja auch so, dass sämtliche Leute inklusive, das läuft ja schon so lange, das war ja auch noch mit der von der FDP hier, der Justizministerin, mit dem Doppelnamen. Na, wie heißt Leuthäuser Schnarrenberg. Genau, die Dame. Die hat schon zu diesem Ding gesagt, nee, wir müssen da nichts machen, es ist alles schon geregelt, wir haben die ganzen Gesetze schon. Und deswegen ist da ja jahrelang nichts passiert. Und es wurde aber von den Medien immer wieder so dargestellt, als wäre das unglaublich, dieses Unrecht. Und wir haben das alles unterschrieben, aber wir machen nichts und bla bla bla. Und das war ja jahrelang irgendwie dieser Tenor. Und dann hatten sie ja diese Reform da irgendwie angestoßen, die wurde komplett verworfen, die ist im Mülleimer gelandet. Und dann kam die Silvesternacht 2015. Und dann haben sie diesen Dreck aus dem Mülleimer gefischt und haben das einstimmig im Bundestag verabschiedet. Aber in Wirklichkeit hatten sie ja vorher auch schon diverse Gesetze verabschiedet, um eben der Konvention hier zu entsprechen oder so. Also soweit ich mich da erinnern kann, war das nur dieses komische Telefon, das sie irgendwie eingeführt haben. Ja, ich meine, da waren noch ein paar andere Gesetze. Es ging, glaube ich, um diese Ehrenmordgeschichte, die haben sie nochmal extra festgelegt. Und dann wo ist das denn extra festgelegt? Wüsste ich nichts von. Verwaltungsgeschichten, ja doch, da haben sie dann angeblich einen extra Paragraph gemacht, 2011 oder 17 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ja, das stand da dabei. War unter anderem angegeben, eine relativ nicht lange Liste, aber es waren so 5, 6 oder 8 Paragraphen, die dafür geändert werden mussten. Und das hatten sie im Prinzip alles aber schon umgesetzt, außer das mit dem Paragraph 178 oder was ist mit Vergewaltigung. Ne? Und den haben sie dann ja auch noch verschärft und dann waren sie im Prinzip frei, das eben auch von den anderen einzufordern, was sie dann auch unterschreiben konnten sozusagen. Naja, was heißt verschärft? Das ist ja auch der Witz. Die haben ja im Prinzip haben sie ja noch eine zusätzliche Bagatelle da halt eingeführt. Und die dann aber noch fast härter bestraft als die richtige Sache. Also, ja, ist ja eine Form von Verschärfung, finde ich, ne? Wenn du Bagatelle noch einführst und ja, die dann auch bestrafst, ne? Wie hieß das nochmal? Ich krieg's auch nicht mehr auf die Kette, aber da haben wir damals, als das Thema war, haben wir da unendlich drüber berichtet. Also ich glaube, wir haben da mehr Material zu diesem Thema produziert als alle anderen Leute hier, zumindest auf YouTube, denke, bin ich mir ziemlich sicher, weil wir da wirklich stundenlang und wir haben uns auch das ganze Ding komplett durchgeguckt und so. Also diese Istanbul-Konvention jetzt. Die Sache ist doch eigentlich aber die Frage, die mich interessiert, wäre, wird das jetzt umbenannt? Oder? Nö, das ist ja ein bisschen nicht lächerlich, wenn der Ort, an dem die Konvention beschlossen wurde, praktisch. Vielleicht können wir die versteigern für einen guten Zweck. Dann heißt sie haben einen langen Atem. Die legen das vielleicht einfach immer neu auf. Oder ja, aber so ist doch scheißegal, wie das heißt. Das dann wieder oder so. Ist doch vollkommen egal, wie das heißt. Also, wie soll das denn stören? Das hat ja bisher auch nicht gestört. Mich. Es war ja auch der Witz, dass sie ja auch jahrelang immer gesagt haben, dass es in der Türkei überhaupt am allerschlimmsten wäre, angeblich. Und wie ist das denn mit unseren Böslingen hier in der EU, Ungarn, Polen, haben die das unterschrieben, oder? Ich glaube nicht, ne. Also ich glaube, die Polen sind, glaube ich, ausgetreten auch aus dem Ding, nachdem sie es ursprünglich unterschrieben hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ja auch so eine Sache, wo sie sich alle tierisch drüber aufgeregt haben. Ja, so eine Regierung ändert dann schon mal was, ne? Ja, aber dass sie sich auch nie fragen, warum oder so. Es ist immer nur so, ja, das ist gegen Gewalt und die finden es jetzt blöd, also sind die jetzt für Gewalt wahrscheinlich. Ja, tralala. Und aber, ne, halt dieses Ganze, dass man diese Sachen, die da irgendwie postuliert werden, halt nicht unbedingt teilen muss. Diese ganzen Analysen und dieses gesamtgesellschaftliche Kulturkampf da irgendwie gegen die Stereotype oder was weiß ich nicht, was von oben herab. Das leuchtet denen überhaupt nicht ein, oder? Sie wissen es auch wahrscheinlich gar nicht, oder keine Ahnung. Oder aber ich meine, dieses ganze Ding mit den Stereotypen, das höre ich auch im liberalen Kontext andauernd, dass man diese Stereotype alle so furchtbar werden, alle Leute immer einschränken und man da nichts machen kann. Oh mein Gott, diese Stereotype. Ja, das muss man abschütteln, ne? Aber ich fand wenigstens, dass hier die... Ja, aber ich meine, was ist denn überhaupt mit diesen dämlichen Stereotypen? Also... aus meiner Sicht kommen die Stereotype halt daher, weil die Leute halt Augen im Kopf haben und sehen, dass halt viele Dinge halt gewisse Tendenzen haben, aber trotzdem, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, trifft, keine Ahnung, der davon abweicht, dann stellt man das doch trotzdem fest, dass diese Person dann von diesem Vorurteil, Stereotyp, keine Ahnung, was abweicht und dann beurteilt man diese Person halt für sich so. Und wo kommen wir dahin, wenn jeder Person für sich beurteilt? Dass alle einen größeren individuellen Anteil haben, dass man es nie so genau sagen kann, ob das und das Klischee jetzt auch dann mit dem und dem der Eigenschaft oder so zusammentrifft. Ja, auf der anderen Seite, diese ganzen Stereotype und Rollenbilder, die überhaupt am schlimmsten sind und von den Leuten zementiert werden, ist dieses ganze Ding von wegen Patriarchat oder was hat diese... eine junge liberalen Tante da irgendwie letztens geredet, irgendwas von wegen, die Männer sollen den Fuß von ihrem Hals nehmen oder so ein Zeug. Und das ist Scheißkram so. Da könnt ihr mal was gegen machen, gegen so, solche Bilder von den Leuten. Paranoia-Kram irgendwie. Ich fühle mich wie Sophie Floyd. Wahrscheinlich, ja. Noch ein Nachtrag. Also Polen hat unterschrieben und ratifiziert, hat aber Einschränkungen gemacht und Ungarn hat unterschrieben, aber nicht ratifiziert bisher. Okay. Ich wollte nur sagen, die Videobeiträge, das fand ich eigentlich, die waren nicht so lang jetzt zum Beispiel, jetzt 2 Minuten oder 3 höchstens. Und das geht ja eigentlich im Verhältnis zu dem, was sie zum Beispiel zu dem Paritätsgesetz da gemacht haben. Da gab es ja teilweise 8 Minuten lange Beiträge in der Tagesschau oder sowas, also in der Top-News, das ist ja dem Thema gar nicht angemessen, beziehungsweise vor allen Dingen haben sie eben auch nicht dem Thema angemessen berichtet, sondern eben total einseitig. Und wenn das ganz komisch wäre, dass das Verfassungsgericht so entschieden hat, wie es entschieden hat, ne? Ja. Das fand ich wirklich ein bisschen komischer. Ja, der den Leuten halt nicht geben wollen, was ihnen ja rechtmäßig zusteht, weil da 50% der Leute sind weiblich. Genau. Und keine Ahnung, 30% sind ausländisch oder so, oder? Ja, ich halte es aber echt nicht aus. Also, dieses beschissene sich festklammern an diesen zwei, drei dämlichen Talking Points, die man hat. Aber anderen Leuten dann immer wieder vorwerfen, sie würden Desinformationen verbreiten, ne? Sie hätten ein gefestigtes Weltbild, wo nichts reinkommt an neuen Informationen, ja. Es ist so wunderschön. Istanbul, nicht Konventionopel. Ja, aber so wird das natürlich nichts mit dem Beitritt der Türkei zur EU, ne? Das ist Quatsch. Meinst du, daran scheitert's? Ja, dann da bin ich sowieso voll dafür. Hurra, Istanbul-Konvention, habt ihr gut gemacht. Ja. Kommen wir zu China und echten Problemen. Ja, weil in China sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Ja, nur als kleiner Kontext, seit 1997 ist Homosexualität in China ja nicht mehr kriminell, also ist nicht mehr strafbar, was schon mal gut ist, aber irgendwas mit Gleichberechtigung, Antidiskriminierungsrecht oder sowas gibt es in China generell gar nicht. Also wenn ein Arbeitgeber sagt, ich will keine Schulen einstellen, dann geht das nicht und die Partei sieht das auch nicht so ganz gerne und ja gut, wenn man nicht in der Partei ist in China, dann ist das sowieso alles schwierig. Das ist aber komisch. Ich habe also gelernt, dass ja die Linken total weltoffen und verständnisvoll sind und so. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Dass ja, sie haben es 97 haben sie es ja dekriminalisiert, ne? Ach so, ja, okay. Brauchen wir jetzt ein progressives Bündnis? China ist ja noch ein Entwicklungsland, zwinker, zwinker. Thilo Jung würde jetzt sagen, ist sowieso rechts, dieses China. Ja, wahrscheinlich in dem Sinne, ja. Genau, die tun nur so, false flag alles, ne? Und generell ist es ja so, dass China aber kulturell ja in mehreren Dimensionen die Bevölkerung knechtet. Einerseits, was die ganzen unterschiedlichen Arten von Chinesen angeht, sprich Stichwort Uiguren, ne? Es darf nur Han-Chinesen geben. Und so wollen sie jetzt halt auch weiter in die Privatsphäre von den Leuten eingreifen. Und die machen ja schon Sachen wie Filme zensieren, tun sie ja die ganze Zeit, wenn da irgendwelche schwulen Leute sind, dann werden die rausgeschnitten oder wenn, ne, es wird halt im Fernsehen geblurrt, wenn da irgendwas ist, ja, der erste ungeblurrte Kiss von einem homosexuellen Paar war das, was da am Ende stattgefunden hat bei einem von den Star Wars Filmen. Also wer sich gefragt hat, warum das da drin gelandet ist, es war einfach nur um das nach China reinzuschmuggeln. Also so traditionell ist das eher auch so, dass die kommunistischen Regimes mit der Sexualität gerne frei laufen lassen und dafür die Kirchen irgendwie mehr einschränken oder so. Ja, also generell ist es halt so, dass China das alles, was halt nicht strikte Gender, Links- und Rechts-Einteilung angeht, komplett unterdrückt. Und seit Januar fahren die auch ein Programm, was auch für sehr viele Memes gesorgt hat, dass sie halt quasi die Maskulinität der Jungs fördern wollen, hauptsächlich dadurch, dass sie halt mehr sportliche Betätigung haben sollen. Allerdings, dass das Internet noch strenger kontrolliert wird und der Einfluss des Phänomens von Internet-Berühmtheiten auf Heranwachsende eingedämmt wird. Ja, und das ist schon... Also, ja. Im Unterricht wird auch da nebenbei, die Fächer werden nicht nur dahingehend umgestellt, dass halt mehr Sportunterricht angeboten wird, sondern auch in den verschiedenen Fächern wird auch ein Aspekt umgestellt im Curriculum, ja, dass man in Geschichte beispielsweise in chinesischer Geschichte den Fokus auf bestimmte Epochen legt, wo es China nicht so gut ging und wo China unterdrückt wurde von den bösen Kolonialisten aus Europa, zwinker, zwinker. Ja, und diese ganze Kampagne in China ist halt wirklich erschreckend, ja, und die letzten Feministen sind übrigens 2018 in China verboten worden, also feministische Vereinigungen und Publikationen sind in China verboten. Allerdings ist das ja müßig, das an sich zu sagen, weil in China ja an sich alles verboten ist, was nicht von Parteisegen ist, ne? Ja, aber das mal nur als kleines Beispiel für echte Probleme, wo Feministen sich tatsächlich drüber beschweren können. Und die Feministin, die hier in diesem Artikel zitiert wird, die ist sogar eine der Gemäßigten, weil die im Endeffekt sagt, dass halt positive Eigenschaften keinem Geschlecht zuzuordnen sind. Sowohl Männer als auch Frauen haben positive und negative Eigenschaften. Also das ist halt auch noch eine gemäßigte Art des Feminismus. Ja, das ist ja so eine Istanbul-Konvention ganz weit weg von. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob China die unterschrieben hat. Nee, bestimmt nicht. Das, wir haben ja, lachen warum Leute, nicht, ne? Das bezog lachen sich ja, das kam ja über diesen Europarat. Ne, das ist ja dieses Ding, das ist ja nicht Teil von der, also das ist nicht die EU, sondern der Europarat ist nochmal irgendwie, da gehört auch Russland irgendwie noch mit rein, irgendwelche afrikanischen Länder, glaube ich, auch irgendwie. Aber Nordafrika, ja. Aber das, ja, das ist aber trotzdem halt irgend so ein Ding, was jetzt nicht bis nach China reicht, noch nicht. Also, wer weiß, vielleicht ist Europarat ja bald auch Weltrat oder so, keine Ahnung. Wer weiß das schon, aber ja. Aber das ist Eindämmen von Internetpersönlichkeiten, finde ich, das könnten wir ja ruhig auch machen. Eindämmen von Internetpersönlichkeiten, wie meinst du das? Ist das nicht schlecht? Ja, da geht's halt um OnlyFans wahrscheinlich. Oder das chinesische Influencer und so, die halt. Aber nein, es geht halt Freiheit. Auch um Kulturkampf, weil koreanische Musik ist sehr beliebt in China und die sind ja teilweise auch recht androgyn aussehend, die Leute aus Korea, die halt diese Musik machen. Und ja, das ist damit auch teilweise gemeint. Halt das böse Ausland, der böse ausländische Einfluss. Okay, die Geschlechterrollen, ja, sind schlimm. Naja, ist schon lustig, wie die Linken in China immer aufs Ausland schimpfen. Man könnte echt denken, sie wären die Rechten, aber gut, ich meine. Wenn du weit genug rechts halt alle stehst eins. Oder links, dann ist das eh sehr verzerrt. Ja, das hier war auch wundervoll. Hier Juhu. Hat jemand bei Twitter zu diesem Not All Men gibt es hier einen Vergleich zu den Zecken und dieser, was das Hirnhautentzündung, was die irgendwie übertragen. Und so nach dem Motto, wenn man sagt, die Zecken übertragen diese Krankheit, dann macht das ja auch, da sagt ja auch keiner irgendwie, ja, aber nicht alle Zecken. Und das ist dann ein Vergleich zu, wenn du jetzt sagst, irgendwie, die Männer sind alle scheiße und dann sagt einer, ja, aber nicht alle Männer. Das sagen die hier so unironisch. Also hier werden Männer mit Zecken verglichen. Also das ist ja unglaublich. Peter sollte direkt demonstrieren. Ja, ich glaube auch. Aber ich weiß ja nicht, ne? Also irgendwelche Leute, die meinen so mit richtiger Seite der Geschichte und irgendwelchen Anspielungen und so, die sich verbieten oder so. Also ich kenne da aus meiner Schulzeit schon irgendwelche Vergleiche mit Ungeziefer von Menschen. Oh, das ist also die, ja, wir dürfen das. Ja, wir sind doch fürs Gute. Das dürfen, ja. Ja, und wieder, irgendwelche Leute, die sich über Zecken beschweren, sind das tatsächlich nicht doch tatsächlich die Rechten? Ich glaube, wir haben ein Muster aufgedeckt. Sind die Linken tatsächlich alle rechts? Ja, ich glaube schon, ja. Also Männer übertragen ein Virus, aber man darf nicht sagen, dass der aus China kommt. Ich habe verstanden, okay. Nur die Identitären oder so. Ja, die nicht spezifisch. Menschenfeindlichkeit, check. Ne? Ja, Nazi-Rhetorik. Und das check. Ist vor allem auch, in welchem verdrehten Hirn läuft das überhaupt so auf? Also allein schon dieses nicht alle Männer. Also, das ist ja schon vollkommener Quatsch, weil normalerweise muss man diesen Leuten sagen, ein ganz geringer Teil überhaupt nur von den Männern und nicht alle Männer. Das ist schon mal ein Einwand, den ich überhaupt gar nicht machen würde. Und damit fällt auch eure scheiß Analogie zusammen. Weil die ja echt, glaube ich, meinen, dass irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 95% oder was weiß ich nicht was von allen Männern irgendwie den Fuß auf dem Hals von den Frauen haben oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Im Endeffekt hätten sie auch das Ursprungsmeme benutzen können. Das hier ist ja nichts anderes als ein umlackiertes, wenn du eine Schüssel voller M&M hast und jedes siebte ist vergiftet, würdest du dann daraus essen. Ja, aber die wollten es wahrscheinlich nicht lieber nochmal. Das ist nicht mal was Neues, sondern sie wollten es halt nochmal edgy irgendwie. Ja, nochmal mit Ungeziefer. Nazi-edgy. Ja. Mhm, super. Feministin. Also die nächsten zwei Sachen sind hier eigentlich nur eine Leseempfehlung, weil auch ein bisschen länger. Das ist jetzt hier von dieser Woche. Der Arne Hoffmann hat hier ein paar Sachen übersetzt. Einmal Frauen sind sexuell so gewalttätig wie Männer. Das ja, hat er hier weiß ich nicht mehr, wo er das her hat oder so, aber auf jeden Fall, es ist eine längere Geschichte. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er das aus dem eigenen Buch oder so. Aus einem Buch. Ja, das kann sein, dass er das da auch mit reingeschrieben hatte, aber soweit ich das verstanden hatte, war es jetzt hier eine Übersetzung. Und das andere ist eine Geschichte von einer Vergewaltigung von einem Mann durch eine Frau. Mhm. Und das hat er halt auch übersetzt und wie das halt eben dann umgedreht wird, dass er dann da irgendwie unter Druck gesetzt wird, nach dem Motto, ja, wenn ich zeig dich an hier wegen Vergewaltigung, was dann die Dame auch tatsächlich gemacht hat. Und so nach dem Motto, dann glaubt ja keiner, was da auch wirklich nicht geschehen ist und so. Solche Geschichten halt. Also. Ja, lesen Sie selbst das so. Ja. Ja, und diese Geschichte, die hatte ich vor 2 Wochen auch schon irgendwie gesehen und so. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ist von Manda so ein bisschen schlecht aufbereitet. Also ich bin da nicht so wirklich durchgestiegen. Die haben hier irgendwie so einen Parteien-Check-up Männerpolitik gemacht. Und es ist ein ellenlanger Artikel, aber ja, halt aus meiner Sicht müsste man, glaube ich, immer eine interaktive Grafik draus machen oder so. Leute, sucht euch mal Programmierer, der euch das programmiert, weil aus diesem Kram hier wäre ich nicht so richtig schlau. Das ging mir ähnlich, ja. Sonst, was ich gesehen habe, dass die Volt ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Und ich glaube, die Humanisten auch. Schlechter als erwartet jedenfalls. Also von wegen alles Männerrechtler und so. Oder? Ja. Okay. Und die Piraten auch. Und ich weiß gar nicht, ob auch eine gut abgeschnitten hat. Also ja, könnt ihr euch ja mal angucken und schauen, ob ihr drauf schlau werdet. Ja, ich fand es ein bisschen schwierig. Und dieses hier ist ein ziemlich guter Artikel auf jeden Fall von dem Herrn Dieringer. Können wir auch mal reinschauen. Ist ausnahmsweise mal nicht Weltplus. Es geht nämlich um dieses Ehegattensplitting. Und das war auch so ein Ding, wo ich irgendwie auch schon seitdem ich in der Politik bin, immer wieder von gehört habe, weil das ja bei diesen linken Parteien auch ewig lange, also auch bei der Piratenpartei damals, als ich in der Piratenpartei war, da war das auch mal so ein Dauerding, irgendwie Ehegattensplitting muss unbedingt weg, weil unsere moderne Familie und das dreht sich ja dann nicht wieder und außerdem, wo sie halt immer drüber meckern, ist natürlich auch vor allen Dingen dieses Ding mit, ja, die Frauen verdienen ja weniger und da denken sie dann halt wieder, das läge dann irgendwie daran, weil es dieses Ehegattensplitting gibt und wenn dieses Ehegattensplitting dann weg wäre, dann würden natürlich die Frauen alle sich, Jobs suchen, die nicht mehr Teilzeit sind oder so, was die Linken dann da wieder meinen, also dass es alles nur von außen kommt und in Wahrheit natürlich, da sind ja alle Menschen gleich und wollen alle dasselbe und das kann ja überhaupt nicht sein, dass die Frauen irgendwie mittags irgendwie zu Hause sein wollen, wenn ihre Kinder aus der Schule kommen oder so. Das kann ja alles nicht sein, das ist ja alles nur patriarchal und mit diesem furchtbaren Ehegattensplitting, was die Leute da irgendwie unterdrückt und das, was der Herr Dieringer hier zum einen schreibt, was ich natürlich jetzt als Laie auch überhaupt nicht gewusst habe, ist, dass diese Sache, dass man diese gemeinschaftliche Veranschlagung da macht, dass man halt eben sagt, ne, irgendwie in einem Haushalt, wo die Leute verheiratet sind, da können die halt eben das alles auf einen Haufen werfen und sagen, das ist jetzt hier unser Einkommen insgesamt. Und gerade dieser Aspekt mit diesem, wir wollen, dass das jetzt sich dann die Einstellung der Leute ändert, dadurch, dass wir dieses Ehegattensplitting abschaffen, genau dieser Aspekt ist verfassungswidrig, sagt der Herr Dieringer hier in dem Ding. Na, also gerade das darf man nicht tun. Also es ist nicht die Aufgabe von der Politik, irgendwie den Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben und wer wie viel Prozent da irgendwie zum Haushalt beiträgt oder so. Das ist nicht die Aufgabe der Leute. So sind die drauf. Ne? Und das ist aber genau das, also wie gesagt, das ist bestimmt seit mindestens 10 Jahren, so lange wie ich halt jetzt mittlerweile da in diesem politischen Bereich bin, meckern die ohne Ende über diesen Kram und wollen es unbedingt weghaben, halt eben aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und genau diese Sache ist scheinbar unmöglich, also nach dem, was der Dieringer hier schreibt. Weil genau das ist verfassungswidrig. Also du darfst nicht sagen, irgendwie, wir ändern jetzt dies, das und jenes, damit wir dann diese und jene Resultat irgendwie haben und die Leute in die richtige Richtung pushen können, damit sie ihre Partnerschaft, ihr Einkommen so bitte gestalten, wie wir das haben wollen. Genau das ist verboten. Genau das geht nicht. Und das finde ich eigentlich unglaublich, dass die Leute da wirklich in diesem ganzen Betrieb, also als ich das gelesen habe, ich gedacht, was ist hier los? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allen Dingen von den Leuten, die sich von früh bis spät drüber beklagen, dass ja diese Gesellschaft so unfair ist und alle Leute werden hier immer nur gezwungen zu den ganzen schlimmen Sachen. Und dann drehen sie sich halt um und sagen so, ja, wir wollen jetzt aber dieses und jenes Ergebnis hier haben. Und das ist so scheißegal, wenn dann alle Leute hier irgendwie, weil was er ja nämlich auch vorrechnet, ist, dass im Endeffekt gerade diese Leute mit diesem, ich sag es mal, eher gewöhnlichen Aufteilung, dass du halt eben einen Facharbeiter-Ehemann hast und eine Halbtags-Ehefrau hast, was ja wirklich viel, viel häufiger vorkommt als irgendwelche Großverdiener, ne? Irgendwelche hier CEO und was weiß ich nicht was oder irgendwie Frau Doktor, Herr Doktor oder irgend so ein Zeug. Genau, diese Leute betrifft es halt am meisten, weil die Leute, die wirklich viel Geld verdienen, dass sie in irgendwelche, also sie eh in der höchsten Veranschlagung sind und diese ganzen Sachen, na, denen kann das scheißegal sein, ob es dieses Ehegattensplitting gibt oder nicht. Er rechnet das ja vor, Gott sei Dank. Ja, genau, er sagt hier, das ist beim normalen Facharbeiter mit einer Halbtags-Ehefrau, kommen die da irgendwie auf 900 Euro Mehrbelastung. Ne? Und das ist ja jetzt nicht gerade wenig. Ja, also es ist wieder nur reine Ideologie, wir wollen das so haben, weil wir davon ausgehen, dass sich die Leute dann alle hier irgendwie umentscheiden und so. Und scheiße was, genau diese Idee alleine, ne, ist schon mal verfassungswidrig. Aber ja, wir könnten von früh bis spät drüber bitchen, ne, und irgendwie das ganze Ding umframen, dass das ja nur ist, weil irgendwie die Männer dann sagen, nein, du bleibst gefälligst zu Hause hier und kochst mir was, bla bla. Das ist ja deren Weltbild irgendwie. Also, ja. Ja, hier haben wir wieder mal, es gab ja diesen Anschlag in Atlanta, wo jemand in Massageläden gegangen ist und Frauen erschossen hat dort. Angeblich laut der Behörden nicht mit dem rassistischen. War das nicht nur einer? Ja, nicht nur ein Laden? Einer. Nee, ich glaube verschiedene Läden, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall. Ja, ich dachte eigentlich ein Laden, aber vielleicht rühre ich mich auch, ja. 6 der 8 Opfer des Anschlags auf Massagesalons in Atlanta kommen aus der asiatisch-amerikanischen Community. Also ja, der hat. Es gibt wohl da irgendeine verquere Geschichte mit, dass diese Läden ihn in Versuchung geführt hätten und er seine Keuschheit in Gefahr hat. Und ja, das soll er irgendwie gesagt haben, ja. Also das hört sich für mich auch wieder ein bisschen nach Hanau an. Also nach jemandem, bei dem einfach irgendwie was nicht richtig verdrahtet ist. Aber natürlich wird es zum Anlass genommen, hier gleich wieder das Ganze zu verquicken mit Rassismus gegen asiatische Frauen. Und wer kann in Deutschland das besser als Nile? Wen ruft Deutschlandfunk Kultur an, wenn sie was zu dem Thema machen wollen? Nile. Sie wissen dann auch gleich, sie bekommen die entsprechend wichtigen Dinge. Ja, ich muss sagen, Nile, ne, an dieser Stelle, die hatte ja irgendwie, als die Corona-Sache irgendwie losging, irgendwie rumgetwittert, dass die dämlichen Kartoffeln irgendwie noch nicht mal richtig Reis kochen können, weil sie keinen Reiskocher haben oder so. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir einen Reiskocher gekauft danach. Also ich kann es bestätigen auf jeden Fall. Kauft euch einen Reiskocher. Ein Reiskocher ist echt gut. Du hast ein japanisches Motorrad? Danke, Nile. Nee. Yamaha oder Kawasaki, der Reiskocher? Nee, einen richtigen Reiskocher. Also ich kann das auch mit einem Topf, dass mein Reis richtig gut wird. Also, nee, das nicht. Kannst du nicht. So ein Reiskocher ist schon richtig gut. Jo. Das kann ich jetzt wirklich bestätigen. Also Lilé hat mir die Augen geöffnet. Also ich nehme das auch mal ernst, wenn die Leute was Vernünftiges sagen. Das zeige sich auch in Filmen, im Theater oder der Oper. Da gibt es das Klischee der verwegenen Drachenlady, die zum Beispiel in Ally McBeal oder Kill Bill, dass die Frauen als eiskalt und sehr verführerisch dargestellt werden. Ein anderes Bild spielt ebenfalls eine große Rolle. Das der verfügbaren, unterwürfigen oder sogar sexhungrigen Lotusblüte, wie zum Beispiel in Madame Butterfly, Austin Powers oder auch Full Metal Jacket. Einige Szenen daraus haben für asiatische Frauen sehr viel Schaden angerichtet. Schaden. In welcher Form? Und was ich auf jeden Fall auch an dieser ganzen Sache am allerwitzigsten finde, die kommen jetzt an mit von wegen so, ja, die werden ja alle sexualisiert und so, aber auf der anderen Seite, wen hat der Typ angetroffen in diesem Laden? Also, ich meine... Ja, aber auch was, ich finde ihre Argumentation auch so lächerlich, dass sie jetzt hier irgendwie halt Full Metal Jacket, da gibt es ja diese berühmte Szene, Make Love Long, $5 und so, diese Geschichte, also sexhungrig oder verfügbar oder so, aber das gibt es halt auch oft genug mit Frauen, die nicht asiatisch sind, ob ich jetzt Belle de Jour oder Pretty Woman oder Frühstück bei Tiffany's nehme, da kommen überall Huren drin vor. Und die sind alle nicht asiatisch. Nur mal so zum Nachdenken, Lili. Also es gibt halt nun mal Huren. Und dass Künstler und gerade auch Leute aus dem Bereich halt sich gegenseitig inspirieren, das ist nicht erst seit gestern so. Und halt auch Kill Bill. Da spielt halt Lucy Liu die oder ein Ishii, das ist eine knallharte Mafia, ein knallharter Mafia-Boss. Die Frau ist halt eine Verbrecherin, die ein Syndikat führt. Die ist nicht einfach nur, weil sie Asiatin ist, sondern sie ist das, weil es halt Oren Ishii ist. Nicht, das ist so. Und sie ist auch nicht anders als die Italiener in der Pato oder also es ist, geht doch nicht hier darum, von wem dieser Archetyp Mafia-Boss verkörpert wird. Und das hat doch nichts mit der Ethnizität der Schauspielerin zu tun. Ja, eben, das meine ich ja im Endeffekt. Das ist dieses Ding von wegen, also es wird Leuten vorgeworfen, die würden irgendwas tun mit Asiaten. Und das in dem Zusammenhang mit diesem Vorwurf wird genau das gemacht. Na, also man stellt sich hin und sagt, ja, guck mal, die ist zum Beispiel Asiatin. Und die ist auch Asiatin. Und die ist auch Asiatin. Und das bedeutet, alle Leute werden hier irgendwie kriegen hier irgendwie vermittelt, dass alle Asiaten irgendwas sind. Keine Ahnung. Und das Ganze wird dann natürlich noch obendrauf abgeschmeckt mit Corona. Die Corona-Pandemie habe ein kolonialhistorisches Narrativ offengelegt. Da wurde die Gleichung aufgemacht. Asiaten sind so dreckig und unzivilisiert, dass sie es geschafft haben, so ein Virus zu kreieren. So wurden dann auch die Asiatinnen und Asiaten als Virusschleuder stigmatisiert. Das kommt doch auf die Dummheit des Menschen an. Also ich ja, für meinen Teil habe mein Verhalten gegenüber Asiaten in keiner Weise, null Grad, nicht einen Millimeter verändert. Ja, eben, das ist hier dieses Sprichwort, worüber sich noch nicht mal Peter beschweren kann. Ne? Also wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Ne? Also so ist das nun mal. Also ich kann mich noch an irgendwelche 90er Jahre, alle Belgier sind irgendwie Kinderschänder oder was weiß ich, was Witze erinnern. Und die waren eine ganze Ecke gemeiner als irgendwie Corona oder so. Aber königlich finde ich dann, also wenn du dann sagst, aber die Asiaten sind doch eigentlich gut integriert und sind doch gute Mitbürger sozusagen, dann rastet sie ganz aus. Und zwar das der Form Zeigeminderheit. Ihr seid doch so gut integriert, schön, dass ihr so still seid, so fleißig arbeitet. Das wird natürlich auch benutzt, um uns gegen andere marginalisierte Gruppen auszuspielen. Natürlich, ja. Was auch sonst. Das ist das Ziel, genau. Wie du es machst du falsch. Ja, man stellt das einfach fest, dass die Leute wunderbar prima klarkommen und sich auch nicht ausschließen irgendwie und wegbleiben oder so. Und das ist dann natürlich auch wieder falsch, weil damit spielt man sich natürlich aus gegen die Berufsopfer irgendwie, ne, wo immer nur alle anderen schuld sind. Ja, genau, das ist Ausspielen. Das ist, weil wir Asiaten hassen, deswegen machen wir das. Deswegen loben wir die. Oh Mann, ey. Es gibt jetzt übrigens, schließt der Artikel auch schon zwei Angebote im Web. Das eine heißt ichbinkeinvirus.org. Und das andere, da ist mein schlechter Wortspieldetektor durchgebrannt. Korientation. Aber ja, ich bin kein Virus.org, das war ja diese Shitshow mit dem Herrn Pallenberg da. Das war ja dieses von der, was er da mit dieser Tante da zusammen gemacht hat. Das war's mit Nile. Go away now. Die Leute ihre Erfahrungsberichte einstellen konnten und Ja, irgendwie nichts geprüft wurde, alles einfach freigegeben wurde, Er wenn's. nannte mich Scheißnudel, Ja. sie. Teen Vogue. Ja, da wollte wohl eine Journalistin dann neu anfangen und so. Und dann hat irgendeiner in ihren alten Twitter-Sachen rumgekramt. Dann haben sie ihr ein paar Sachen vorgehalten, wo sie, glaube ich, sich einen Witz gemacht hat. Nee, der hat sich Irgendwie. beschwert über Asiaten. Deswegen habe ich Okay. das jetzt hier auch einsortiert. 10 Jahre alt und so. Und gleich mal Und die hatte wohl auch Nilete. nicht neu angefangen, sondern die sollte aufsteigen. Die sollte Ach so, auf jeden irgendwie Fall hat sie heute Chefredakteurin werden oder so. Chefredakteurin Ja, gut, werden. dann eben nicht oder so. Das ist ja jetzt von sich aus wohl gegangen, ne? nee, ich Der glaube, Witz. die wurde dann doch gegangen. Also sie konnte das Ja. irgendwie nicht antreten oder so. So wird Ja. es ja irgendwie formuliert von der Welt. Mhm. Und die hatte sich irgendwie darüber beschwert, dass sie irgendwie eine schlechte Note bekommen hat von irgendeiner Tutorin oder so, die irgendwie asiatisch war. Und dann hat sie irgendwie noch gesagt, sie will, wenn man irgendwie aufwacht, irgendwie nicht mit asiatischen Augen aufwachen oder irgend so ein Spruch. Das Ja. Ding ist aber, also die ist jetzt 27, also vor 10 Jahren war sie 17, noch nicht mal volljährig und hat über was in der Schule getwittert und verliert ihren Job. Schon traurig. Man darf aber nicht aus den Augen lassen, dass die Frau ein Interview mit Charles Barkley gemacht hat. Und der Charles Barkley, dem ist sie wohl so auf den Sack gegangen, dass er irgendwann zu ihr während dem Interview, also in dem vertraulichen Interview sozusagen, in dem vertraulichen Teil vom Gespräch gesagt hat, ich schlag keine Frauen, aber wenn ich Frauen schlagen würde, würde ich sie schlagen. Okay. Ja, ich meine, es ist Teen Und Vogue, ne? Also das ist ja. Moment mal, Moment mal. Und diese Frau, die jetzt hier jammert, dass sie ihren Job nicht antreten darf, die hat daraufhin diese Verpflichtung gebrochen, dass das, was in diesem Moment besprochen worden ist, zwischen den beiden bleibt und hat versucht, Charles Barkley zu canceln. Also, ja, wer Ja. anderen eine Grube gräbt, Ja, fällt und selbst hinein. Da kann ich kein Mitleid haben. diese Teen Vogue. Die ist ja eigentlich auch Teen Vogue. Also Ja. die ist so also eine der schlimmsten Pusteln, die es überhaupt gibt aus diesem ganzen Kulturkampfbereich. Da wird ja wirklich die ganze Zeit nur irgendwie Scheiße geschrieben und das auch seit etlichen Jahren. Also jedes Mal, wenn ich diesen Namen Teen Vogue irgendwo gelesen habe, kam irgendwelcher richtig übler Blödsinn. Oh, Also. der Zuschauer Ulius Jui stellt eine interessante Frage zu dem Zusammenhang. Wann verliert Merkel ihren Job für ihre alten Aussagen über Multikulti? Ist eigentlich eine gute Frage in dem Ja. Zusammenhang, ne? Wenn jemand für einen. Safe. Ich weiß es nicht wieso, aber es scheint irgendwie safe zu sein. Und wenn Naja, man trifft, so egal die was macht dann. dann halt einen Deal, ne? Die sagt dann halt so, okay, ich lasse noch mal wieder ein paar Leute rein oder so, keine Ahnung. Ja, wer weiß. Ja, aber Ja. so jemand hier steht voll im Flakfeuer und jemand mit viel mehr Macht und viel mehr Dings, der wird bejubelt jetzt von diesen Leuten. Interessant. Ja, und hier haben wir das, wovor Jordan Peterson gewarnt hat. Hier haben wir einen Vater. Getrennt von der Mutter des gemeinsamen Kindes. Ich glaube, wie war das denn? Genau. Er hat mit seiner Frau eine Tochter gehabt. Die Frau hat sich von ihm getrennt. Das Kind ist bei der Mutter und möchte jetzt mit 14 Jahren die Transition zum Mann oder zum männlichen Kind oder wie auch immer man das nennen will, antreten. Und der Vater ist halt dagegen. Er sagt, Kind ist zu jung, das kann das nicht entscheiden. 75% der Minderjährigen, die so ein Ding antreten, überlegen sich irgendwann wieder anders. Warte doch, es soll noch warten. Und so weiter und so fort. Aber die Mutter ist wohl voll dabei, unterstützt das volle Kanne. Dementsprechend geht das vor Gericht in einem Sorgerechtsstreit und er hat da halt mehrmals von seiner Tochter gesprochen und dann hat er jetzt praktisch einen Strafbefehl bekommen, einen Haftbefehl bekommen wegen Missgenderns. Also, wegen des Nutzens falscher Pronomen darf dieser Mann im Zweifelsfall in den Knast gehen. Welchen Planeten war das jetzt? Kanada. Ach so. Da, wo der Herr Peterson damals auch diesen Eklat hatte, dass er gesagt hat, ich benutze diese Pronomen nicht, auch wenn ihr mir das androht. Ja, der WDR macht nur Propaganda sozusagen dafür, beziehungsweise die machen halt dann die Geschichte eines Transkinds mal aus der Sicht des Transkinds eben. Und das wohl im Kinderprogramm auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Das würden einige Rechte wahrscheinlich doch sehr fragwürdig finden. Und ja, ich habe es mir jetzt nicht angehört, ehrlich gesagt, aber ab 8 Jahren, ja. Dazu kann man dann noch einwerfen, auf Twitter ging das die Woche rum, dass der Chef von dieser, wie hieß das, Tranny Story Hour oder so ähnlich, keine Ahnung. Das wo halt Drag Queen Story Hour, irgend sowas, wo die Drag Queens in die Kindergärten gegangen sind in Amerika und den Kindern was vorgelesen haben. Der Chef von der Organisation ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie verhaftet worden. Ja, stellt euch mal eine Überraschung vor. Ja, genau, das ist wirklich dann auch schwierig abzugrenzen, ne? Wenn sie dann das, in Deutschland haben sie es ja auch verschärft, glaube ich, als der Edati das Problem da hatte. Und das ist jetzt auch nochmal verschärft und da sind ja solche Bilder sofort strafbar, ne? Sofort. Ja, richtig so. Ne? Was haben wir hier? Kinderradio, Kaka? Oder? Das ist nur Radio, genau. Kira-Kaka. Ja. Ja, die Kinder stehen voll auf Radio. Das ist das Allerbeste. Reingedröhnt, ne? So per Autoradio oder so, Zufall. Mehr oder weniger. Radio hier ist Radio Gaga. Ja, apropos Gaga. Das hier ist irgendwas von der evangelischen Kirche in Berlin, glaube ich. Berlin-Brandenburg oder so. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie eine Predigt von jemandem, der unter Tourette leidet oder so, mit diesen ganzen Sternen da drin. Aber ja, es soll wohl gerecht sein. Also hier wird gegendert G-Sternchen-Tis-Kraft. Also das O aus irgendwelchen Gründen wird da rausgesternchent aus dem Wort Gott. Warum auch immer. Und dann gibt es JüngerInnen. Obwohl doch eigentlich ja, jünger ist doch einfach nur im Vergleich zu älter, oder nicht? Das ist doch schon geschlechtergerecht. Also ich verstehe es nicht. Warum ist das O in Gott? Warum ist Jesus ungegendert? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, der war ja auch Hermaphrodit. Das haben wir ja vor ein paar Jahren schon gelernt. So fühlt sich wenn ihr euch erinnert. So fühlt sich Igitt an. Da könnt ihr euch noch mal das Video bei uns anschauen. Wie spricht man das denn aus? Gitteskraft? Aus der Falle rollen. Das müsst ihr euch nochmal anschauen auf dem Kanal. Da lernt ihr dann auch, warum Jesus Hermaphrodit war. Ist auch schon 5 Jahre alt. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also ich würde ja das, weiß ich nicht, würde ich dann schnell reinpacken. Deswegen sage ich ja, für mich sieht das so aus, als hätte da einer rumgeflucht und die Flüche mussten sie dann irgendwie durch Sterne ersetzen. Wollten es aber ganz inklusiv dann trotzdem irgendwie andeuten, dass da geflucht wurde von dem armen Herrn, der unter Tourette leidet. Und deswegen, oder der armen Dame, der armen Person. Also so liest sich das für mich. Weil keine Ahnung, warum man ausgerechnet das O in dem Wort Gott gendergerecht da irgendwie durch einen Stern ersetzen muss. Das ist so für mich. Ich weiß nicht, wie viel Semester Theologie man dafür studieren muss, um das herauszufinden. Keine Ahnung. Alle. Alle, ja. Alle und noch ein paar mehr. Genau. Ja, Gott ist groß und ist größer. Ja, ja wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, ich mach das nicht nochmal, da tut man sich richtig weh bei, das so auszusprechen. GTA San Andreas, das ist das. Wenn ich Kontakt mit GTA San Andreas habe. Die JüngerInnen. San Andreas. Aber waren die Jünger nicht alle Männer? Ja, natürlich. Der Chat hat auch schon das entsprechende Ding von Otto rausgekramt, der heilige Hain, wo er dann mit den 12 Metern, das sind doch meine Jünger, Erika, Petra, Marie. Nee, alle Jünger. Jünger, was, noch jünger? Darf man heute auch nicht mehr. Kannst du? Ins Spielcasino. Ja, und das hier ist eine längere Sache vom Fokus, wo sie hier über die Terrorverbindungen in Deutschland, Österreich so ein bisschen schreiben. Also sowohl rechter Terror, nehme ich an, oder? Nee, in diesem Fall sind das hier Islamisten, die hier irgendwie in Osnabrück trainiert haben sollen. Die haben ja keine Richtung oder so. Angeblich. Und die sind irgendwie die Nachfolger von irgendeinem Kölner Imam, der irgendwie schon vor Jahren irgendwie in die Türkei abgeschoben wurde. Und ja, haben wohl auch Verbindungen halt nach Österreich zu irgendwelchen Extremisten und so. Ja. Muslime sollen immer vorbereitet sein, um gegen die Ungläubigen kaputt zu machen. Das ist ja irgendwie ein Zitat aus von den Leuten. Wie viele herrschen Scharia, sagt einer. Mit Tarnwesten im Wald. Deswegen sollt ihr in den Wald gehen, damit ihr solche Leute enttarnen könnt. Ja, wenn ihr im Wald seid, dann hauen die Leute ab. Die wollen ja allein gelassen werden. Also keine Angst. Am Dach des Waldes. Ach jo, der Fall Ahmad A., der sich in der Zelle selbst entzündet hat wohl. Nicht entzündet. Der hat irgendwie Feuer gelegt und dabei ist er gestorben. Ja. Ist er dann gestorben, genau. Und da wurde dann vom WDR, im Monitor, wurden dann irgendwelche Gutachter bemüht und Leute befragt und auch gedrängt und ich weiß nicht noch. 300 mehr, Euro bezahlt. 300 Euro bezahlt, genau. Stundenlang interviewt. Aussagen gemacht und so, stundenlang interviewt und dann nur so ein kurzes Ding rausgeschnitten. Also, das ist ein, wie soll man sagen, ist vielleicht auch ein Lesetipp, weil wir ganz schön lang das Ding auch, aber sehr ausgeklügelt oder ja, genau beschrieben, eben was da der WDR gemacht hat mit Monitor, eben. Ja, genau, Monitor und noch so eine Sendung. Und das ist ja auch dieses Ding mit dem Herrn Restle. Ne? Der, vor allen Dingen halt, ne? Der Herr Restle steht ja immer noch voll dahinter, ja, hinter dem ganzen Kram. Ne? Das hat er ja auch letztens erst wieder bei Twitter irgendwie geschrieben. Und ja, haben sie schon drüber gelacht. Ne? Was hier der Fokus halt auch schreibt, ist, dass sie das ja quasi auch zum landespolitischen Thema irgendwie machen wollten unbedingt. Und dass da, wie der Fokus hier schreibt, quasi jetzt dieses Monitor vom WDR und dieses andere Ding vom WDR, die darüber berichtet hatten, dass die da jetzt mit der Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag jetzt über Bande spielen, ist irgendwie die Formulierung, die sie hier machen. Also quasi, ne, sozusagen die Leute, die Opposition gibt irgendwelche Stichworte, die sie dann in ihre Beiträge da irgendwie aufnehmen können und die machen dann ihre Beiträge, auf die dann wiederum die Leute da aus diesem Untersuchungsausschuss dann verweisen können. Und was wir halt daraus konstruieren wollen, ist halt so ein Justizskandal, eine irgendwelche rassistische Polizei und so. Und sie behaupten halt, dass diese Justizvollzugsbeamten da in dieser JVA diesen Herrn, der ein Syrer war und der wohl auch zu Unrecht da im Gefängnis saß, das muss man auch noch dazu sagen, aber auf jeden Fall, dass sie den da angeblich haben verbrennen lassen quasi. Also dem zu spät geholfen haben, das ignoriert haben sollen, dass der da irgendwie um Hilfe gerufen hat und so. Und dazu hatten sie halt dann diesen angeblichen Brandexperten, der aber wohl irgendwie nur nur Ahnung von irgendwelchen Feuerlöschern irgendwie hat oder so. Und der soll irgendwie gesagt haben, so, ja, das kann eigentlich nicht sein, dass das irgendwie so brennt oder so. Und dann hatten sie halt noch vor allen Dingen halt diesen Mithäftling, dem sie 300 Euro bezahlt haben sollen und den halt stundenlang interviewt haben sollen. Und der halt auch sagt, dass sie ihn falsch dargestellt haben und der sollte quasi der Kronzeuge irgendwie dann dafür sein, dass sie dass da Tumulte ausgebrochen wären, schon 20 Minuten oder so, bevor der Typ halt gestorben ist. Und daraus wollten sie dann irgendwie ableiten, dass sie den da quasi ignoriert hätten. Und das, was jetzt in diesem Untersuchungsausschuss halt der Typ dann meinte, war, dass irgendwie das in, keine Ahnung, in der ersten Hälfte oder so von Berlin Tag und Nacht oder irgend so einer Sendung da irgendwie gewesen ist. Und das wäre dann halt eben genau diese Uhrzeit irgendwie schon, nachdem die diese Zelle schon aufgeschlossen hatten. Also halt viel später. Da ja, wäre ja, die hat eine Aussage gegeben, die nicht stimmte. Das war ihm schon klar wohl. Ne? Aber er hätte dann wohl auch nicht gedacht, dass da so ein Theater draus wird. Das, ja. Hat das sicher ein bisschen unterschätzt, aber die Leute haben mir, seine Familie hat ihm ja wohl vorher gesagt, lass das machen, lass dich nicht drauf ein oder so. Okay, hab ich jetzt ja, du, den, und die Medien, die, oder die, der WDR, der zieht sich jetzt darauf zurück, dass er keine anderen Aussagen hätte, bekommen hätte oder so. Ja, gut. Jetzt ist die Aussage aber einfach geändert worden. Natürlich nicht ihm gegenüber, sondern dem Gericht gegenüber. Insofern. Ja, vor allen Dingen haben die so irgendwie schriftlich mitgeteilt oder so, dass sie alles richtig dargestellt hätten oder irgendwas. Ja, also das, was du jetzt gerade meintest, mit Änderungen oder so, dass laut denen ist das alles. Das ist alles korrekt so. Also weil der Typ ja meinte, sie hätten ihn falsch dargestellt und die sind halt der Meinung, dass sie das nicht getan haben. Fehler gemacht oder so, ne? Ja, die müssen natürlich schon die geänderten Daten dazu Kenntnis nehmen. Das haben sie nicht getan, scheinbar. Nicht so wirklich, ne, ne. Ja. Also die bauen da wohl immer noch drauf. Und dann gab es wohl so eine Szene irgendwie, ja, nur dann soll es gegeben haben, dass in diesem Untersuchungsausschuss, dass irgendwie dieser, einer von den Grünen, wie sie hier schreiben, irgendwie rot geworden ist oder so, also vor Zorn, weil er halt behauptet hat, dass sie sich gar nicht darauf stützen, was der WDR da irgendwie macht und dann wohl laut dem, was sie hier schreiben, die Vertreter von CDU und FDP ihn irgendwie ausgelacht hätten, also quasi die von der Regierung, weil in Nordrhein-Westfalen ist ja eine schwarz-gelbe Koalition im Moment. Die schon lachen, ne? Ja. Da muss was dran sein. Ja, ja. Ja, Bälle zu spielen halt, ne? Und das hier ist Brandenburg, wo es wohl verschiedene Gerichte gibt, die zwischen Berlin und Brandenburg halt zusammen sind. Also, dass man das quasi nicht doppelt machen muss, weil man ja sowieso, Berlin jetzt nicht so groß ist wie Brandenburg und dann halt alle möglichen Dinge halt nicht extra nochmal vorhalten muss. Gibt es da halt Kooperationen und jetzt wird hier dem Justizsenator von Brandenburg vorgeworfen, dass er bei Bewerbungen von Richtern zur Besetzung von solchen Gerichten halt, wo sie diese Kooperationen haben, die jetzt ihm da unterstehen, also die in Brandenburg sind, dass er da die Brandenburger Richter jetzt ungerechtfertigt benachteiligen würde, irgendwelche Sachen dann vakant lassen würde oder so, obwohl es eigentlich Bewerbungen gibt aus Brandenburg und die werfen ihm halt vor, dass er irgendwie mit allen Mitteln versucht, da irgendwelche Berliner hinzusetzen auf diese Stühle. Und das ist jetzt nur meine Einschätzung, wenn ich sowas lese, dann muss ich da immer wieder direkt dran denken, an diese ganzen wunderbaren, ne, hier Stichwort Antikommunismus und so, diesen Richtern da, die es da in Berlin so zu geben scheint. Und dass dem Herrn, das ist hier jemand von den Grünen, wie hier auch zu lesen ist, aber dass der vielleicht irgendwie die Leute da von Rot-Rot-Grün irgendwie lieber hat, als von dieser, was ist das, SPD, CDU und Grüne, glaube ich, die, wie auch immer sich das nennt, Kenia ist, glaube ich, Kenia-Koalition oder wie sich das nennt. Ja, ich glaube, so ist das. Ja. Genau, das ist diese Geschichte hier. Ich meine, er ist noch mit einer zweiten Nachricht negativ aufgefallen, aber wir werden dann sehen. Urheber recht, ja. Der Urheber hat immer recht. Hier bei diesem Ding, da regen sie sich im Endeffekt darüber auf, dass diese Urheberrechtsreform, die sie ja jetzt noch im März vorstellen wollen vom Justizministerium, dass ja quasi unsere Antwort auf diesen Artikel 13 oder 17, wie er dann später hieß, von der EU. Und da wollen sie ja dann irgendwie so eine Bagatellverwendung irgendwie reinbauen, dass wenn nur so und so viele Sekunden oder so von einem Musikstück, dass das dann halt egal ist und dass das dann quasi jeder einfach benutzen darf, aus welchem, warum auch immer und in welchem Zusammenhang auch immer. Und da laufen jetzt alle möglichen Verbände gegen Sturm, weil sie dann quasi sagen, naja, hier irgendwie TikTok oder so, und dann kann ja jeder dann einfach irgendwie ein Musikstück nehmen, einfach ohne zu fragen. Und das sind ja dann auch immer nur so ein paar Sekunden. Und das sind allerdings ziemlich vorgeschobene Einwände. Ja, ich würde sagen, ein echter Einwand wäre beispielsweise im Musikbereich mit Samples und Loops und solchen Sachen vielleicht. Ja, im Videobereich mit irgendwelchen Hintergrundloops. Da kannst du ja wirklich aus 3-4. Aber TikTok, das ist ja wirklich lächerlich. TikTok hat doch mit allen Leuten sowieso die Verträge abgeschlossen, dass die Leute das machen dürfen. Das ist doch das Geschäftskonzept von denen, oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ja, sie haben ja auch so einen Verband von so kleineren Leuten, irgendwie von dem ehemaligen Bassisten und Manager von Tonsteine Scherben, wie sie hier sagen. Und ich weiß gar nicht, war das der sich über Kollektivierung, Zwangskollektivierung hier irgendwie aufregt? Irgendwer regt sich hier auf jeden Fall über Zwangskollektivierung auf. Über Verwaltungsgesellschaften wäre auch irgendwie doof, man müsste schon selber was verhandeln können. Ja, genau, das was war er. Genau, also der ehemalige Bassist und Manager der einstürzenden Neubauten regt sich über Zwangskollektivierung auf. Auch lustig, ja. Zu Sinnen gekommen, könnte man sagen. Ja. Nur die noch Regelung Verwertungsgesellschaften dürfen abklaren, abmahnen dann, ja. Ja, mir war doch hier die Klage sozusagen im Endeffekt, dass die Regel dann so wäre, dass die Plattformen davon profitieren würden oder so. Genau, das sagen sie dann am Ende halt eben, dass das quasi für die Plattform ja dann nur gemacht wäre, das Urheberrecht, und das kann es ja nun nicht sein. Ja. Also, aber obwohl dieses Ding ja von wegen, dass ja angeblich YouTube und alle Leute da so geil drauf sind, dass irgendwie alle Welt da irgendwas einstellen kann, was überhaupt gar nicht denen gehört oder so, das ist ja aus meiner Sicht sowieso vollkommener Quatsch. Also das war der Stand irgendwie 2017 oder so. Mittlerweile ist es ja so, dass die ganzen großen Leute alle selber ihren Scheiß bei YouTube einstellen. Ne? Weil das halt ganz prima für die ist. Sie müssen die Server und das alles müssen sie nicht mehr vorhalten, die ganze Infrastruktur dafür. Dann kriegen sie noch die ganze Werbung und das ganze Zeug, alles dafür müssen sie keine Akquise für bezahlen oder so, müssen sie sich nicht drum kümmern. Das macht auch alles Google dann und so. Ne? Und alle möglichen Leute, also diese ganzen, ne, du kriegst über einen Algorithmus, die YouTube und so liebt das ja auch, dass sie mit denen zusammenarbeiten können, irgendwie mit den großen Sendern und so. Die haben ihre ganzen FCC-Regeln und dieses Zeug da von Amerika, von der Aufsichtsbehörde, das müssen die sich ja alle dran halten und so. Und das ist dann alles schön safe, ne, so abgenommen, und da kann auch nichts mehr schief gehen. Da kommt da kein PewDiePie und macht irgendwelche Witze, die irgendwie dann von irgendwelchen Leuten dann wieder ausgeschlachtet werden können, um irgendwie Stimmung zu machen, dass man da keine Werbung schalten sollte oder sowas. Ne? Das ist alles prima für die. So, da gibt es überhaupt kein Problem. Und dieses Ding, dass die alle Welt da irgendwelche Sachen dann einstellen soll, das wollen die überhaupt gar nicht haben. Da haben die nur Ärger mit irgendwelchen Weltraumaffen, die dann da sich einen Tatort angucken. Da haben die nur Aufwand und, ne, und Zeug. So, und wir sind ja noch nicht mal monetarisiert und nix. Ne? Also da haben die überhaupt nichts von. Aber unser Recht ist das. Wir könnten uns hier über diese Sachen unterhalten und da Kommentar zu machen. Und das dürfen wir eigentlich. Und wo sind die Leute, die sich da jetzt dahinter stellen? Bei dieser ganzen Urheberrechtsgeschichte und so. Also kriege ich nichts von mit. Heute noch von einem Video gelesen, wo der Besitzer meinte, dass das Shadowband wäre. Da habe ich auch noch gedacht, das ist ja dann rechtlich irgendwie nochmal speziell. Ne? Das ist dann nicht mehr, kannst du nicht mehr gegen vorgehen, weil es ja auch gar nicht irgendwie bestraft wird, sozusagen. Worum geht's da jetzt? Sichtbar. Was hat das jetzt mit Shadowband zu tun? Also ich finde das Video bei der Suche und im Kanal. Unser Video jetzt, oder? Ja, von letzter Woche. Nee, das ist eigentlich noch da, ja. Aber frag mich nicht. Man weiß sowieso nicht, wann die Sachen angeboten werden. Ich habe letztens auch irgendwie in dem Algorithmus gesagt. Um rechtlich vorgehen zu können, muss es doch klar sein, ob es irgendwie gelöscht ist oder nicht, oder ob es jetzt überhaupt vorhanden ist oder nicht für die Leute sozusagen. Wenn das Shadowband ist, das ist ja gar nicht richtig klar. Dann kannst du vor allen Dingen, da will ich jetzt gar nicht weiter drüber spekulieren. Aber was ich auf jeden Fall dazu noch sagen will, ist, ich habe jetzt auch nochmal im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte mit den neuen deutschen Medienmachern nach unserem ursprünglichen Video über die neuen deutschen Medienmacher, über diese No Hate Speech Broschüre vom Europarat danach gesucht. Und das hieß irgendwas mit AstroTurf, No Hate Speech Movement AstroTurf. Und das habe ich eingegeben bei Suche, und ich habe es nicht gefunden. Also ich musste erst auf unseren Kanal gehen und dann mich dann ganz zurückklickern Und dann habe ich das erst gefunden. Also das kann halt auch sein, dass solche Sachen da, also da, wenn man das eingibt, No Hate Speech Movement AstroTurf, dann kriegt man 1001 Video von diesem No Hate Speech Movement. Aber unser Video taucht da erstmal nicht auf. Ja, ja. Ist ein ähnlicher Punkt, ja, sehe ich ähnlich, ja. Das ist irgendwie doof gemacht, beziehungsweise da hätte man ganz schön wenig Handhabe sozusagen als User. Und ich habe ja jetzt noch nicht mal nur No Hate Speech Movement eingegeben, sondern ich habe ja explizit No Hate Speech Movement AstroTurf eingegeben. Und da kamen dann sogar noch mehr Videos über irgendwie, wie pflege ich meinen Kunstrasen, als, ja, ohne Spaß, als unser Video halt, ne? Also, das hat mich doch schon ein bisschen gewundert. Das ist eigentlich genau das, was ich meinte mit dem Shadowbanning. Naja, das ist halt eine Mischung aus vielleicht der Sache mit dem Shadowbanning, aber auch, dass andere Kanäle einfach dafür bezahlen, in den Suchergebnissen höher zu ranken, ja, gerankt zu werden und ja, vor allen Dingen ganz viele Tags sogar machen und wir machen das ja alles nicht. Was war denn nochmal diese Nicht-Egal-Kampagne? War das nicht auch irgendwas, was mit denen da im Boot saß oder so? Also ich will es nicht beschwören, aber ich glaube doch schon, dass die da auch irgendwelche Heroes. Irgendwelche Unterhaltungen da machen. Nee, diese nicht egal. Das gab es da auch mal irgendwie. Hashtag ja, nicht egal. Ja, es ist eingeschlafen. Es ist wieder weg. Sozusagen. Ja, das war ja auf jeden Fall mal das offizielles Ding von YouTube Deutschland. Also bei YouTube habe ich mal gesucht vor ein paar Monaten danach. Und das gibt es ja nicht mehr. Also diese Hiese und Heroes gibt es nicht mehr und das gibt es auch nicht mehr. Das ist irgendwie. Doch, das gibt es eigentlich schon noch. Also ich habe da noch Videos von. Die Videos gibt es davon. Also, mal angucken, klar. Mit Tarek Tesfu zum Beispiel. Von nicht egal. Also, die Website irgendwie Heroes nennt oder sowas, die haben keine Aktionen. Ja, das mit diesen Heroes kann sein, dass sie das gepatcht haben, aber ich meine jetzt auch dieses nicht egal. Also, die Website nicht egal ist auf jeden Fall noch da, auch mit YouTube obendrauf. Gemeinsam haben wir viel bewegt. Okay, aber klingt doch auch, als wenn es vorbei wäre, die Aktion. Ich glaube, das war so projektartig und das dürfte ausgelaufen sein. Unsere Creator, der dunkle Parabelritter, Statteltäter. Ja. Maxim Neuss, oh Gott. Egal, nicht ja. Egal, scheißegal. Rob so. Bubble. Oh, the New York Times, und die Lisa Sophie, die kennen wir auch von überall her, wo sowas läuft. Also es ist immer die gleichen Leute. Ja. Nee, gibt's noch, aber ich glaube, das ist tot. Tja, die New York Times. Ja, hier haben wir einen Artikel von einem der einfach privat so ein kleines Projekt gestartet hat und ein paar Daten ausgewertet hat von der New York Times. Und es geht um sogenannte A-B-Testing in den Headlines. A-B-Testing ist im Endeffekt einfach eine Sache, dass du, normalerweise ist es so, dass du unterschiedliche Sachen nimmst. Ne? Du hast zum Beispiel einen Nachrichtenartikel und hast halt unterschiedliches Publikum und einerseits schreibst du hier, dies und das ist passiert und das ist furchtbar oder dies und das ist passiert und das ist wunderbar. Und dann um unterschiedliche Audiences zu bedienen. Allerdings geht das auch mit unterschiedlichen Headlines. Das zählt auch unter diesen größeren Begriff. Der hat einfach mal untersucht und hat herausgefunden, 29% aller Schlagzeilen von der New York Times werden geändert, nachdem sie verpublished werden. Oftmals hat das auch was damit zu tun, dass Schreibfehler drin sind oder sonstiges. Aber es geht im Endeffekt, ja, also hier geht es zum Beispiel in Schreibfehler. Das ist das Beispiel, was gerade eingeblendet ist. Bist du aber sicher? Ich habe das eher so verstanden, dass sie das auch AB getestet haben jetzt mit diesem einmal in groß, einmal in klein. Ja, ob das jetzt absichtlich war, ob das ein Test war oder ob das ein Schreibfehler war, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ne? Ja, das wird wahrscheinlich hin und her geswitcht sein. Und deswegen, weil sonst hätten sie das so hier nicht aufgenommen, oder? Abends und morgens unterschiedlich gemacht, oder wie? Ja, sie haben es halt, genau, sie haben es unterschiedlich gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, aber das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagt, okay, wenn die das wirklich absichtlich getestet haben, ist das ein sehr esoterisches Beispiel. Generell gibt es zwei Erkenntnisse. Erstmal, dass sehr wenige Headlines so geändert werden. Dann, dass die New York Times eben nicht unterschiedliches Publikum mit gleichen Nachrichtenartikeln versucht zu bedienen, dass sie zum Beispiel regional, wenn es irgendwie mehr republikanisch geprägt ist in Amerika, dass sie da die Headlines mehr politisch in die Richtung machen und für New York oder Kalifornien dann halt mehr in demokratische Richtung machen. sondern dass sie halt versuchen, immer clickbaitier zu werden und halt wirklich in Echtzeit auch messen, wie viele Aufrufe haben wir, nachdem wir die Schlagzeile geändert haben, und dann verbessern die dann auch, ja. Und hier wird zum Beispiel aus SpaceX to Test Launch Another Prototype of Rocket to Mars, wird halt SpaceX Mars Rocket Prototype Explodes, but it lands first. Ja, oder nee, das ist jetzt zum Beispiel, wie sich die Story geändert hat, wo mit den Updates. Aber es gibt auch dem Landing ist ihre 12 Punkte gemacht, ne? Bei anderen Beispielen ist es halt so gewesen, dass immer clickbaitier wurde. Ja. Ja, das ist ein Beispiel für Speak softly and carry a big agenda, und dann Biden is the anti-Trump and it's working. Ja gut, ich meine, das ist einfach nur mit politisch aufgeladen, und dann das war hier ein sehr esoterisches Beispiel. Das ist also einfach nur ein Beispiel für die Datenbasis. Da wurde eine Headline mal ganz kurz geändert, indem noch ein Sprichwort eingefügt wurde, was sehr esoterisch war, und dann wurde es direkt wieder zurückgeändert. Jumping Jeho Shepard, das kommt irgendwie von Bugs Bunny. Ja. Und hier haben wir ein Beispiel für Clickbaitiere Headline: Cuomo attacked over his plans for review of sex harassment claims. Ja, relativ trocken. Dann Under Siege: Cuomo revises plan to review sex harassment claims. Der wird schon ein bisschen stärker. Und dann Under Siege over sex harassment claims: Cuomo offers apology. So, und da sieht man, ist beispielsweise in der Grafik auch eingeblendet, wie sich die Zuschauer entwickelt haben über die Zeit, und dass es halt eine gute Resonanz bekommen hat mit dem Feedback. Ja, und hier nochmal ein anderes Beispiel, wie halt die Headline immer kontroverser wurde, um mehr Zuschauer zu generieren. Ja, Trump addressing conservatives plans to claim leadership of GOP wird zu Trumps Republican Hit List at CPAC is a warning shot to his party. Ja, wird halt, ja, Claims aus, will die Führungsrolle übernehmen, wird halt, er hat eine Liste mit Leuten, die er ausschalten will, quasi. Ja, oder hier, saying her life was less a fairy tale, Meghan Markle described the cruel loss of her freedom and identity. Daraus wird dann, I just didn't want to be alive anymore. Meghan says life as royal made her suicidal. Ja, und ja. Also hier geht es weniger um den politischen Aspekt als um die Technik des AB-Testens an sich und wie die New York Times die selber einsetzt. Und wie gesagt, das ist einfach eine Privatperson, die so ein kleines Datenexperiment gestartet hat, und der wird auch noch weitere Aspekte der New York Times untersuchen, was das angeht. Weil er eben meint, die New York Times ist halt der Vorreiter und das Paper of Record, und an dem orientieren sich sehr viele andere Nachrichtenoutlets, und das stimmt ja auch. Also kein Skandal oder so, war etwas trocken jetzt vielleicht, aber gut. Das nächste wird feuchter, glaube ich. Ja, und hier haben wir die Corona-Studie oder die Rona-Studie der Woche. Cannabidiol inhibits SARS-CoV-2 replication and promotes the host innate sorry, also die medizinischen Krankheiten. Also im Endeffekt geht es darum. Ich habe ganz am Anfang habe ich zu einem Freund gesagt, wart ab, am Ende kommt raus, nur Kiffen hilft. Ja, also Kiffen selber jetzt so konkret nicht. Aber das CBD, also nicht das THC, nicht das, was die Wirkung erzielt, sondern CBD, was halt die medizinische Wirkung erzielt. Es ist ja in den letzten Jahren ja auch sehr weit verbreitet. Es gibt sehr viele Firmen, die das ja auch legal verkaufen, aus medizinischen Gründen. Und ich weiß nicht, man kann ja ein Bütchen das auch teilweise kaufen. Ich weiß nicht, ob das auch als Medizin gilt. Naja. Aber es ist ja auch reguliert und darf nur einen ganz geringen Anteil von dem THC drin haben. Und ja, mir wurde berichtet, dass es sehr, sehr schwierig ist, da Zulassung zu bekommen, wenn man so ein Produkt importieren will. Das ist CBD, ja? CBD, also darum geht's. Und die Studie hört sich jetzt ein bisschen seicht an, aber es ist eine ernsthafte Studie, eine Metastudie von Leuten aus Chicago und einer japanischen Universität Fujisama, glaube ich. Mhm. Und die Testgruppe ist auch nicht sehr klein. Also es gibt einmal 93.000, einmal 180.000. Von denen 400 und 700 irgendwas auch CBD hatten, also Corona-Patienten, wo halt der ganze Verlauf nachvollzogen werden konnte. Und für halt so eine esoterische Studie ist das eine sehr gute Datenbasis, muss ich sagen. Und im Endeffekt ist es so, dass der Krankheitsverlauf gemildert werden konnte und es hat jetzt keine präventive Wirkung gehabt, weil man das nur an Patienten wirklich nachvollziehen konnte, die vorher aus welchen Gründen auch immer halt CBD zu sich genommen hatten und dann halt weiter therapiert wurden, während die halt im Krankenhaus behandelt wurden damit. Aber die hatten alle keine kritischen Verläufe und sind alle relativ schnell wieder gesundet. Also und das Ganze ist quasi ein Auftakt, dass dieses Studienfeld weiter ausgeweitet wird, weil es ja ein sehr, sehr, es gibt ja halt zwei sehr hohe Hürden. Einerseits das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Hürde, ne, mit dem Cannabis und böse, böse. Und andererseits halt die Kindergarten. Sache, ich meine, wir brauchen doch einen Impfstoff, wir brauchen doch nichts, was, was die Krankheit behandelt. So, und das ist mehr so auf dem Industrielevel. Aber und, Price, sei mal ehrlich, die Leute, die 68 irgendwie in den Universitäten waren, die sind heute Opas und Omas. Glaubst du wirklich, dass diese gesellschaftliche Akzeptanz, die es angeblich nicht gibt, abseits von der Politik existiert? Ich kann das nicht sagen. Ich habe den Eindruck, ja. Hm. Also es gibt auf jeden Fall ein sehr größeres Stigma gegenüber gegenüber dem als gegenüber Alkohol, würde ich sagen. Hm. Aber dabei wäre diese Pflanze nicht nur in dem Bereich gut, sondern auch gerade dieser ganze Nachhaltigkeitsgedanke ist damit ganz anders anzugehen. Aber irgendwem wird die Verteufelung schon irgendwas bringen. Ja, aber das ist halt der Punkt. Das ist nicht nur was zum Lachen, sondern das ist eine ernsthafte Sache. Und keine Ahnung. Ich meine, den ganzen Wahnsinn, den wir jetzt schon die ganze Zeit hatten, vielleicht heißt es ja bald, alles klar, CBD wird knapp und das ist das Wundermittel und wäre lustig. Also wir haben hier irgendein einen Laden, Wahnsinn kommt ja bald wieder mal. Wir haben hier einen Laden in der Stadt, da kannst du ganz normal, wie in Holland sozusagen, sag ich jetzt mal, nur halt, dass du CBD-Gras kaufst und kein... Ja, das kannst du ja an Bütchen kaufen, nicht in jedem Bundesland. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber das gibt's ja überall in so kleinen Döschen oder in irgendwelchen Sachen. Aber es gibt's ja auch in sehr vielen Cremes, Ölen... Okay. Und medizinischen in Pillen und sowas zu medizinischen Anwendungen. Aber dieser Laden gibt das wohl auch auf Rezept raus. Ja? Also es kriegen auch Leute dieses CBD-Zeug, wahrscheinlich Privatpatienten, verschrieben. Ne? Finde ich ja, auch wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Hessen ist. Ich glaube, das ist deutschlandweit einfach ungeregelt, großen Teils. Ja, dann musst du das schon geregelt. Das ausfechten. Die wollen das eigentlich nicht, aber ja, wenn der Arzt sagt, du hast das zu kriegen, dann hast du das wohl auch zu kriegen. Weil du kannst ja in Deutschland auch echtes, sage ich jetzt mal, Marihuana inzwischen verschrieben bekommen. Ja, darüber rede ich ja gar nicht. Ich rede ja über CBD-Sachen. Ja, natürlich. Ich meinte nur jetzt auf Mammons Ding. Ja, aber klar, medizinisch verschrieben, ich weiß jetzt nicht für welche Krankheitsbilder, aber zum Beispiel kann man sich ja informieren. Krebs in Holland kriegst du das auch auf jeden Fall angeboten. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch, aber Krebspatienten leiden oft unter Appetitverlust. Und da wird das des Öfteren zum Beispiel eingesetzt, um den Appetit anzukurbeln. Tja, vielleicht nehmen wir es bald alle gegen Corona. Ja. Gibt Masken mit so einem kleinen Loch, das man braucht. Ja, statt Lockdown, ne, ist das dann... Lockdown. Ja, aber ich meine, das wäre sowieso, also da gab es ja auch einige Artikel drüber, dass das jetzt eigentlich die Situation gewesen wäre, in der das sogar vielleicht hilfreich gewesen wäre. Ja, da sagen Leute bald alle, wir machen auf. Dem Sofa. Leute sagen alle, wir machen auf und lachen dann ganz komisch. Nö, die Leute würden auf ihrem Sofa sitzen und Netflix gucken oder so. Ich schreibe in den Kommentaren, dass das aber nicht so geregelt wäre. Dass da also doch, wie ja, jetzt ja. Oder wie? Das ist ja kein Unterschied dann. Ja. Im Sofa sitzen und Netflix gucken machen die Leute jetzt ja auch. CBD mit Saté-Soße. Das genau, habe ich auch gerade gelesen. Pommes frites mit Saté-Soße. Jetzt kommen mir die Rezepte rein für den Rest. Vielleicht ist das der neue Megatrend. Medical Food. Medical Food. Ja, ist ja auch so schon quasi den Tod überlisten, wenn man Nahrung aufnimmt. Hier, der Chaos Cannabis Computer Club hat auch noch was rausgefunden, nämlich ziemlich blamabel. Also gibt es wohl einen Dienstleister, der Lösungen für diese Corona-Testzentren anbietet, um die Logistik halt zu machen, um die sowohl halt zu registrieren, wer da ist, als auch denen hinterher übers Netz das Ergebnis des Tests zugänglich zu machen. Man legt da also einen Account an bei diesen Leuten. Wenn man da sich testen lässt, kriegt wahrscheinlich, denk mal, Passwort und Benutzernamen, wie es so üblich ist. Und dann geht man nach Hause und nach 2 Tagen oder was kann man nachgucken, ob man jetzt daheim bleiben muss oder was auch immer. Und so ein paar ganz unschuldige User haben sich gedacht, okay, hier die URL, was weiß ich, Medizindienstleister / Dingsbums / lange Ziffer. Was passiert denn, wenn ich die Ziffer um 1 runterzähle? Ups, guck mal. Hier ist der Datensatz von dem Typ, der sich hat vor mir testen lassen. Und zwar mit Sachen wie Ausweisnummer, Geburtsdatum, Diagnose, teilweise mit Fotos. Also, und man musste nur immer weiter hochzählen. Es sind insgesamt 136.000 Testergebnisse betroffen bei mehr als 80.000 verschiedenen Personen. Das ist unvorstellbar, oder? Also, ist das welches Unternehmen? Ist das dieses Esku-Ding, was die Aldi verkauft hat? Medicus AI. Ja, steht hier. Das ist Wiener Unternehmen. Medicus AI ist die Rede. Und die Lösung heißt SafePlay. Ja, okay, weil es gibt ja jetzt auch diese super tollen Selbsttests. Die gibt es zwar nirgendwo, aber sie gibt es jetzt zu kaufen. Und die Aldi verkauft hatte, da konnte man quasi so einen QR-Code scannen, seine Daten im Internet eingeben, dann konnte man sich so einen Selbsttestbescheinigung, die natürlich überhaupt nichts wert war, ausdrucken von der Firma. Und das System ist wohl auch so gewesen, dass man sich die Zertifikate einfach ausdrucken konnte die ganze Zeit. Hat der Chaos Computer Club, glaube ich, letzte Woche ermittelt. Schön, dass die wieder ein bisschen mehr ermitteln. Nicht nur mit der moralischen Peitsche um sich schwingen. Das hier ist relativ warm von heute Mittag irgendwann. Die Firma von Spahns Ehemann verkaufte Masken ans Gesundheitsministerium. Wir haben vor einiger Zeit mal hier drüber gesprochen, dass der Mann vom Herrn Spahn oberster Lobbyist beim Burda-Konzern ist, einem Medienkonzern, Bunte und sowas. Und ich habe damals schon gesagt, irgendwie finde ich das eigentlich nicht richtig, weil... Die haben sich auch keine Mühe gegeben, das zu verschleiern, nämlich so direkt... Nee, aber also... Ja gut, weiß man ja noch nicht. Lobbyisten, die mit Politikern zusammen sind, weiß man da mehr. Und jetzt kommt halt raus, dass die Burda GmbH mehr als 500.000 FFP2-Masken an das Bundesgesundheitsministerium verkauft. Da frage ich mich als erstes, was zur Hölle macht ein Pressekonzern mit 500.000 FFP2-Masken? Aber das ist nur nebenbei. Jetzt ist natürlich der Zusammenhang nicht klar, ob der Mann vom Spahn da die Finger drin hatte, etc. pp. Natürlich sollte man auch hier erstmal die Unschuldsvermutung gelten lassen, aber dass das nicht gut aussehen kann, das hätte sowohl Burda als auch Spahn wissen müssen. Und ich meine, der muss ja nun mal seinen Otto da drunter setzen über so einen Ankauf. Ja, der Spahn hat das aber auch bei Google nicht so richtig gesehen, dass das ein bisschen komisch aussehen könnte, ne? Ja, und er hat auch nicht gesehen, dass das mit dem strafrechtlichen Verfolgen der Leute, die den Kaufpreis seiner Villa nennen, nach hinten losgehen könnte. Das hat er übrigens jetzt öffentlich abgelegt, sozusagen. Also er wird niemanden mehr verfolgen, der sagt, dass seine Villa in Berlin 4,25 Millionen Euro gekostet hat. Finanziert von der Sparkasse Großfeld. Ja, finanziert im Sinne von einem Kredit. Wo er früher... Und in dieser Westmünsterland-Sparkasse war er früher führend mit tätig, bevor er Gesundheitsminister geworden ist, was Banker ja von vornherein anstreben sollten. Ich bin gespannt. Wir haben, wie gesagt, darüber gesprochen, dass ich da eh schon ein Geschmäckte dabei sehe, ein Cheflobbyist und ein Minister zusammen, also ganz abgesehen, also deren Homosexualität spielt da für mich keine Rolle. Nicht, dass da jemand was reinliest, was da nicht ist. Das wäre genauso, wenn es um die Bettina und den Christian gehen würde oder so. Ja, und da gibt es demnächst in jeder Brigitte eine Maske oder so für Lau. Mein Bruder. Ja, unser Kollege Stapel stimmt, hat doch einen ganz interessanten Bericht geschrieben von seiner Arbeit als Heilerziehungspfleger im Altenheim. Und den wollte ich eigentlich nur mal als Lesetipp einreichen. Das fand ich doch sehr interessant und auch irgendwie ja einen schönen, interessanten Einblick in die Arbeit und in das, was die Leute eben dafür leisten mussten und so. Ich fand besonders beeindruckend die Szene, wo er geschildert hat, dass sie für jeden Mitarbeiter vor jedem Zimmer der Menschen, die da leben, hier einen Ganzkörperanzug praktisch hatten und dann vor jedem Zimmer sich umgezogen wird und so weiter. Ich finde das so Wahnsinn. Ja, und das, wie gesagt, einfach mal als Lesetipp. Wenn man wissen will, was da so intern abgeht, fand ich das sehr interessant. Ja, und zu diesem Artikel hier, der ist von Price, der wird auch sicherlich gleich was dazu sagen und danach werde ich wahrscheinlich nochmal meckern. So wie scheppert. Also fangen wir an, Price. Ja, das ist ja einfach nur eine Sache, die ja sowieso schon immer ein bisschen gerüchteweise betont wurde, aber jetzt sind halt die Sachen aus den Regierungskreisen halt auch nachvollziehbar worden, was da an wirklich an Geld geflossen ist. Und die Apotheken haben im Endeffekt 491 Millionen Euro bekommen für diese ganze Maskenaktion, für Personalkosten und für die Masken selber, was halt an Maskenkosten alleine 6 Euro pro Maske entsprechen würde ungefähr, was da an Berechtigungsscheinen rausgegeben wurde. Allerdings ist es ja so, dass in zwei Tranchen geflossen ist. Jetzt wird erstmal wieder weniger bezahlt, jetzt kriegen die nur noch 3,90 Euro, weil einfach davon ausgegangen wurde, dass die Preise gesunken sind. Paradoxerweise sind sie nicht gesunken, aber sie waren von Anfang an gering, deswegen konnten die Apotheker da zumindest kurzfristig ihren Umsatz oder ihre Geschäftskasse ein bisschen mit ausbessern. Es ist allerdings fraglich, ob sie das ganze Geld behalten können, weil einerseits die Moment mal, was war das, der Bundesapothekenverband oder wer hat das Geld jetzt nochmal bekommen? Weil die halt natürlich auch den Anteil des Geldes, der an den Berechtigungsschein nicht eingelöst wurde, auch wieder zurückgeben müssen. Und ja, das kann sein, dass einige Apotheker, die sich da jetzt sehr schön freuen über den Geldregen und die jetzt sehr viel Häme über sich ergehen lassen, müssen ein böses Erwachen bekommen bei der nächsten Steuererklärung. Oder vielleicht sogar noch früher. So, und was wolltest du sagen, Chris? Ja, genau, jetzt komme ich und sage, dass zumindest dieses, was du gerade gemeint hast, dass die Sachen ja die ganze Zeit günstig waren, nicht stimmt. Weil ich nämlich eine Bekannte habe, die eine Apotheke hat und oder sogar mehrere Apotheken und von der ich halt weiß, dass genau dieses Ding, diese Medienberichte auch darüber, dass da viele Leute jetzt schon irgendwie so nach dem Motto so, ja, habt ihr ja Glück gehabt, irgendwie so nach dem Motto, ne, habt ihr jetzt schön dran verdient oder so. Aber die Scheiße ist nämlich, dass diese Marktpreise nämlich zwischenzeitlich gar nicht mal so gut waren. Und das war gerade halt in dieser Phase, also du hast halt Glück gehabt, wenn du diese Masken quasi vorgehalten hast, wenn du halt schon vorher die quasi bestellt hast oder so. Aber als dieses Ding dann plötzlich losging und es dann irgendwie hieß so, die werden jetzt verteilt oder so und dieser ganze Kram da irgendwie aufgezogen wurde, da war das nämlich mitnichten so, dass diese Sachen nur für ein paar Cent da irgendwie los sind. Und zwischenzeitlich hieß es dann sogar noch mal irgendwie, dass sie das reduzieren wollten von diesen 6 Euro irgendwie auf 4 Euro oder so. Das haben sie reduziert mit der zweiten Tranche ab. Ja, aber das hieß es halt auch zwischendrin schon für die Sachen, die eingekauft wurden, als es noch mit diesem 6-Euro-Ziel irgendwie war. Also das stimmt einfach nicht, dass die sich da jetzt alle irgendwie groß und dick dran bereichert haben oder so. Das ist, wenn du da Glück gehabt hast beim Einkauf, dann ist das so. Und da gab es auch jetzt einige Leute, die sich da hingestellt haben, halt eben gesagt haben, ja, habe ich mich jetzt schön hier irgendwie und so weiter. Ne? Und die haben jetzt im Endeffekt da schönes Ei gelegt für die ganzen Leute, die halt eben nicht zu diesem Preis eingekauft haben. Denn diese Sache mit von wegen, ja, die Preise waren die ganze Zeit gering, das ist leider nicht wahr. Also, und das Gleiche habe ich übrigens gehört, auch von derselben Person, das droht jetzt wieder mit diesem Impfstoff oder so, dass sie da jetzt auch irgendwie so dann plötzlich irgendwie sagen, so, ja, es wird jetzt alles bei den Hausärzten geimpft und die Apotheken können dann sich darum kümmern, dass das alles da irgendwie zustande kommt. Und dass dann auch dieser Run losgeht und die ganze Scheiße plötzlich dann irgendwie Angebot- und Nachfragemäßig halt eben So nach dem Motto, das muss jetzt hier alles irgendwie passieren und wir warten da jetzt alle drauf und dann ist dann aber auch erstmal nichts da oder so und die können da gucken, wie sie das eingekauft bekommen, um diese Sachen dann da irgendwie bereitzustellen. Das ist halt der totale Scheiß gewesen. Also, und auch mit diesen dämlichen Berechtigungsscheinen da irgendwie, da haben sie da auch die ganze Zeit nur irgendwelche Fotokopien da irgendwie probiert, irgendwelche Betrügereien damit abzuziehen. Und du kannst dich dann da irgendwie als Apotheker mit diesem ganzen Mist da irgendwie beschäftigen, weil sie irgendwie auf die Idee gekommen sind, dass das jetzt irgendwie organisiert vom Staat irgendwie, die dir so eine Maske geben müssen. Und irgendwie 2-3 Monate später hat es jeder Drogeriemarkt irgendwie für 1 Euro das Stück. Also. Ja, also ich stimme dir absolut zu, dass es zwischenzeitlich auf jeden Fall viel zu teuer gewesen ist. Und wer dann dort eingekauft hat, der hat bestimmt einen Aufpreis bezahlt. Ja, das mussten die ja dann auch, weil sie verpflichtet wurden, diesen Kram bereitzustellen. Das ist ja hat sich ja sehr schnell wieder erholt. Aber zwischendrin mussten die das halt eben diesen Preis dann berappen. Und jetzt kriegen sie irgendwie von den Leuten eingezeigt, von wegen, ihr habt euch schon bereichert. Das ist ja gerade die Frechheit an der ganzen Sache. Aber ja. Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, dass die Leute, die sich daran bereichert werden, vielleicht auch ein böses Erwachen haben werden, weil es da halt einige Provisionen gibt, dass Sachen aufeinander aufgerechnet werden. Und für den Fall, dass tatsächlich da jemand sogar mehr als 6 Euro pro Maske im Einkauf für gezahlt hat, dann gibt es da nämlich auch nochmal eine Ausgleichszahlung, aber das kommt halt alles noch in der Zukunft. Ich fand auch gut, wie der Tichy das beschrieben hat. Ja, Moment mal. Ich sehe gerade in dem Chat noch irgendwas von wegen, die Masken kosten aber sicherlich nicht 6 Euro. Nee, weil diese anderen Geschichten, die kommen natürlich auch noch dazu. Du kannst das ja auch nicht. Der Verwaltungsaufwand. Ja, eben. Ja, die haben ja da auch noch andere Aufwände damit. Und überhaupt dieses ganze Einkaufen, das ganze Zeug und so, das ist ja nicht so, dass sie das so rausgeben, wie sie es bezahlt haben. Also. Und also überleg allein mal, was das Porto kostet. Ich spreche jetzt auch aus der Situation, die du gerade beschrieben hast, die ja vorkommt. Wenn man sich natürlich hier Masken aus China werden nicht 6 Euro pro Stück kosten, ja. Aber der Punkt ist der, wenn du einen Lieferengpass hast und du musst als Apotheke vor Ort die Masken zur Verfügung stellen, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann zahlst du halt auch einen höheren Preis von einem lokalen Händler. Ja, und die Leute, die sich halt mit den Masken frühzeitig eingedeckt haben, die haben halt wirklich einen Schnitt gemacht. Das sind dann die 250.000 für Vermittlungen bekommen haben. Ja, und wenn man wirklich einen sehr hohen Aufwand haben, gehen wir jetzt mal wirklich von einem Worst-Case-Szenario aus, ja, dass wirklich die ganzen Betriebskosten und so ein Chaos ist und man hat ein paar Betrüger, die einem gefälschte Scheine unterjubeln wollen und so weiter und so fort, ja, dass man von den 6 Euro, 4 Euro Verwaltungskosten oder was hat, also ja, plus 2 Euro für den Maskeneinkauf. Ja, also drauf gezahlt haben werden sehr wenige Leute, außer die, die halt aus Reputationsgründen überteuert gekauft haben, um als Erste anbieten zu können. Das ich finde, dass das Problem ein bisschen hausgemacht ist. Man hätte das ja nicht sofort vorschreiben müssen oder als Vorschrift. Man hätte auch vielleicht erstmal sagen können, wir empfehlen das sehr stark. Und sobald die irgendwie bezahlbar sind, bieten wir auch welche kostenlos an oder sowas. Also die Woche bei meinem Lidl. Bei meinem Lidl 88 Cent FFP2. Ja, ich jetzt auch. Und der Tichy hat noch geschrieben, das fand ich ganz interessant. Man muss sich mal vorstellen, welchen Weg und wie viel auch mein Steuergeld genommen hat durch den Staat, um am Ende bei mir als Gutschein wieder anzukommen. Der so hochgelandet ist. Also hier wurde gerade im Chat gesagt, der Verdacht steht im Raum, dass die Verknappung organisiert wurde. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Was natürlich auf jeden Fall so ist, ist, dass man bei diesem ganzen Medizinmarkt mit Masken und mit den Tests und sowas, da gibt es ja, sag ich mal, ein sehr enges Anbieteroligopol. Ja, dass man da doch mal, das Kartellamt sollte da schon ein bisschen drauf gucken. Bei den ganzen Maskenskandalen mit den Bundestagsabgeordneten sieht man das ja auch. Und, ja, das ist passiert. Und also das ganze, dieser ganze Verwaltungsaufwand und das ganze Durcheinander und die Preisverzerrungen auf dem Markt, die haben ja auch extreme Folgen mit den Lieferketten. Ja, und da geht es jetzt euch auch im nächsten Artikel drum. Es sei denn, ihr wolltet noch was dazu sagen. Nee, ich glaube, es ist jetzt alles gesagt. So auch. Ja, also nicht alle Apotheken konnten sich dran bereichern. Einige konnten sehr viel Reibach damit machen, aber selbst die werden vielleicht nicht alles Geld behalten werden können. Hashtag nicht alle Apotheken. Hashtag not all. Ja, yeah, I've never seen anything like this. Chaos strikes global shipping. So, also der internationale Warenhandel auf dem hohen mit den Containern ist ja durch eine extrem schwierige Zeit gegangen. Ja, nach der Wirtschaftskrise, ich hatte ja auch schon mal drüber geredet, da gab es einfach Situationen, wo Leute dafür bezahlt haben, Fracht in ihren Containern rüber schicken zu können, damit die Schiffe fahren konnten, weil wenn die Schiffe nicht fahren, dann verursachen die nur Wartungskosten und so kann man wenigstens ein bisschen hin und her fahren. Ja, ähnlich wie bei Flugzeugen, wo es ganz billige Tickets gibt, weil es halt Subventionen gibt, damit die Flugzeuge fliegen. Und die ganze Situation hat sich komplett gewandelt. Mit Anfang der Pandemie ist es ja so gewesen, dass die ganzen Unternehmen gesagt haben, erstens haben wir jetzt Schwierigkeiten mit dem Personal wegen Lockdown und wer weiß, ob wir weiter arbeiten dürfen, ob die Staaten da was sagen. Und wir haben ja schlechte Erfahrungen gemacht aus der Finanzkrise mit den Überkapazitäten. Deswegen sind wir jetzt mal proaktiv und legen einfach mal einen Teil von unseren ganzen Frachtflotten still und vernichten zigtausende von Containern, weil wir ja nur Lagerkosten für die zahlen müssen. Und wenn wir wieder welche brauchen, dann produzieren wir halt neue. Und jetzt haben wir durch die Pandemie die Situation, dass sich erstmal die ganzen internationalen Firmen total eingeschränkt haben in ihrem Handlungsspielraum, in defensiver Lage, aber es dann ja einen extremen Nachfrageboom gegeben hat. Der hat dazu geführt, dass beispielsweise umpriorisiert Masken von China nach Europa und Amerika zu schiffen, andere Fracht einfach liegen geblieben ist. Da wurden natürlich Strafzahlungen fällig und so weiter, aber das hat da auch den ganzen Transport mit den Masken und sowas dann noch ein bisschen verteuert, aber die Nachfrage hat auch dazu geführt, dass diese Preise gezahlt wurden. Und es hat einfach den kompletten Rhythmus durcheinander gebracht. Das beste Beispiel ist ein großes Containerschiff, was in einen Hafen fährt. Das hat die Container in einer gewissen Reihenfolge geladen, weil es mehrere Hafen nacheinander anfährt. Ja, und dann fährt es einen an und lädt einen Teil aus und lädt den nächsten Teil am anderen Hafen aus und kriegt neue Container drauf. Und wenn man sich vor Augen hält, wie hoch die Dinger teilweise gestapelt sind, kann man sich vorstellen, wenn man irgendwo in den Hafen einlädt und dann braucht man den Container, der ganz unten links steht, in der Mitte, dann muss man erstmal einige Container hin und her rücken, so, um an diesen Container zu kommen. Deswegen ist alles ja langfristig geplant, dass diese Situationen nicht vorkommen. Wenn wir jetzt aber so Situationen haben, dass das Zehnfache für den Frachtpreis bezahlt wird, damit die Masken schnell von China nach Europa oder Amerika kommen, dann führt das dazu, dass die ganzen Schiffe ganz viele Container hin und her hudeln, bei jedes Mal, wenn sie in einen Hafen einlaufen, um diese priorisierten Frachtrouten bedienen zu können. So, und die Sachen, die dann halt nicht ausgeliefert werden, erstmal im Hafen zu lagern oder sonst irgendwo. Das führt dazu, dass die ganzen Schiffe bis zu 5-mal so lange in den ganzen Häfen liegen. Und das führt natürlich dazu, dass sich die Schiffe stauen. Und das ist das andere Teil des Problems. Das erste Teil des Problems ist, dass die Kapazitäten fehlen, dass gewisse Fracht wie Lebensmittel oder sowas einfach gar nicht mehr verfrachtet werden können. Nach Europa und Amerika schon, ja. Aber nach Südamerika und Afrika, wo die halt nicht so viel zahlen können, da sieht das schon wieder ein bisschen ganz anders aus. Da haben wir so seltsame Situationen, dass da auch priorisiert Masken hingeschickt wurden, weil da die Preise gezahlt wurden, die Sonderfahrten haben stattfinden lassen. Aber jetzt sind in Südamerika, haben die Zehntausende von Containern, leeren Containern rumstehen und die Container fehlen jetzt in Amerika und in Europa und in China, weil da halt, wie gesagt, die Kapazitäten so runtergefahren wurden und da, es ist jetzt wirklich, wenn man von Amerika nach China oder von Europa nach China Lebensmittel verschiffen will, hat man wirklich ein Problem, Container zu bekommen. Und da muss man halt quasi innerhalb der nächsten 3 Monate kriegt man kurzfristig quasi gar nichts, egal welchen Preis man zahlt. Also diese gesamte Choreografie des internationalen Frachthandels wurde durch diese ganze Corona-Sache total durcheinander gebracht. Natürlich dadurch, dass viele Leute nicht arbeiten konnten wegen Lockdowns und sowas, aber vielmehr dadurch, dass die Länder, die reichen Länder in Anführungszeichen, halt priorisiert gezahlt haben, dass die Fracht auch wirklich angekommen ist, weil, wie gesagt, es gibt zu wenige Container, es gibt zu wenig Schiffe und es gibt viel zu viel Fracht, was theoretisch verschifft werden müsste. Und ich hoffe, ich habe euch ein kleines Bild gezeichnet, was für ein Chaos da gerade am internationalen Fracht Markt herrscht, was das angeht. Und das hat dazu geführt, dass die Preise sich verdrei- bis verfünffacht haben. Ja, von einer Containerladung von China nach Europa 2.500 bis 3.000 US-Dollar sind wir mittlerweile bei 9.000 bis 12.000 US-Dollar. Und das natürlich auch nur, wenn du ein verfügbares Schiff hast und wenn du einen verfügbaren Container findest. Ganz schönes Chaos. Ach ja, das ist, die Seite ist ein bisschen komisch, das Archiv lädt die irgendwie, wenn du einmal auf Reload klickst, dann sollte es wieder kommen. Das aber ich kann auch gerne was dazu sagen. Ich habe schon Der Syrien-Krieg, Krieg in Syrien, feiert ein Jubiläum, und zwar 10-jähriges Jubiläum. Böse Zungen behaupten, dass seit 10 Jahren versucht wird, den Assad wegzubomben, von der Macht wegzubomben. Gut, andere Zungen behaupten, dass halt seit 10 Jahren der Assad so sehr am Rad dreht und seine Bevölkerung abschlachtet, dass der Krieg halt deswegen so weit vor sich geht. Und hier haben wir einen Artikel, der sehr viele Zahlen, Daten und Fakten mit teilweise ein bisschen fraglicher Datenbasis, sage ich jetzt mal, darstellt. Natürlich sehr aus westlicher Sicht, sehr, sehr über die legitimen Bedürfnisse von dem syrischen Staat hinwegschauend. Ja, so, ne? Man muss ja weiterhin sagen, die Regierung von Assad ist in Syrien selber nicht unbeliebt. Ja, in Teilen sicherlich, ja, aber nicht im Großteil des Landes. Und ja, ganz, wenn du noch ein bisschen weiter unterscrollst, dann kommt gleich auch eine Karte, wie die aktuelle Frontlage aussieht in Syrien selber. Wir haben ja da, ach, das ist ja alles schon so lange her, ne, erinnert euch noch an die Flüchtlingskrise, wo die ganzen Syrer kamen und so, ne, das, ja, 10 Jahre, aber jetzt spielt es nicht mehr so eine Rolle, deswegen einfach mal zum Jubiläum die aktuelle Lage in Syrien, die babyblaue Zone ist das kontrollierte Territorium vom Assad, was komplett umkämpft ist. Und man sieht, die Türkei hat sich über ihren Sicherheitskorridor schon ein bisschen hinausgedehnt. Ich sage jetzt mal kurdische Truppen, ne? Also die rote Zone, die hier Turkish-backed Syrian Rebels and Turkish Military anzeigt, das ist ja das, was sie gesagt haben, was sie einnehmen wollen. Und überall, wo die Kurden jetzt sind, kann man mal mit dem Augenzwinkern sagen, sind die Türken auch. So, also zumindest so in gewisser Art und Weise. Ja, die könnten nicht da sein, wenn die Türken das nicht unterstützen würden. Das, also sonst würden die quasi mit dem Assad gegen die Türkei operieren. Darum geht's. Ja, nicht, dass sie sich so mögen würden. Ja, aber die Kurden und die Assad-Regierung, die mögen sich natürlich gar nicht. So, und ja, gerade wurde ja an sich ein Truppenabzug der Amerikaner aus Syrien wieder angekündigt. Allerdings munkeln die Leute, dass die beiden Administrationen das halt auch wieder rückgängig machen möchte. Und mal schauen, wie lange der Konflikt in Syrien noch läuft. Also ich meine, solange die Türken und die Russen noch da sind, wird das natürlich weitergehen. Aber vielleicht entspannt sich da ja mal ein bisschen was. Ja, und man muss dann auch überlegen, wenn man ein Flüchtling ist, der vor 10 Jahren aus das Land verlassen hat. Ja. Wir sind die Amis nicht gerade erst wieder eingestiegen, sozusagen? Irgendwelche Milizen da beschossen oder so? Was ist so? Bitte? Die Amis sind doch gerade erst wieder eingestiegen oder so, ne? Ja, ich sag ja, also da gab, die sollten, wollten sich zurückziehen, haben es jetzt aber nicht gemacht, weil halt wieder irgendwo ein Anschlag war und. Der Biden, ey, der ist nicht einmal, hat er eine Pressekonferenz gemacht bisher, ne? Tja, ja, ich meine, zu Syrien ist ja an sich schon alles gesagt, aber deswegen ist es irgendwie auch ein bisschen müßig. Das ist ein geopolitischer Konflikt, der auf syrischem Territorium ausgefochten wird und der ist jetzt schon so lange unterwegs, dass mehrere Parteien sich schon zurückgezogen haben und gar kein, weil es ihnen einfach zu lange dauert. Man ja. Herstellen, sind ja irgendwie, sieht zwar Bodenschätze aus, nee, doch eigentlich nicht, oder? Ach ja, ich meine, da gab es ja auch schon mehrere Pipeline-Projekte, die halt auch schon nicht mehr der Realität entsprechen, also ist das halt alles relativ. Ja. Ja. Der Assad soll weg. Der Assad, der bringt seine eigene Bevölkerung um. Darum geht's. Um ja, nichts anderes. Nein. Weiß ich nicht, ja. Ja, und zum Schluss noch eine Merkwürdigkeit, über die ich gestolpert bin. Hier wird irgendwie darüber geschrieben, über ein Ritual, was es in Indonesien geben soll, wo Leute ihre Toten wieder ausgraben, um dann mit denen abzuhängen, wie sie hier schreiben, in Anführungsstrichen Hangout. Da gibt es auch Fotos auf dieser Seite, die ich jetzt aber lieber nicht zeige. Aber auf jeden Fall von, ja, die haben dann sogar irgendwie ihre Kleidung wieder angezogen oder so. Da gibt es auch so ein Foto, wo einer irgendwie seinem verstorbenen Vater oder so eine Zigarette wieder in den Mund gesteckt hat. Oh, Weekend at Bernie's. Oder so ein Kram. Und Ja. So ja, nicht gesund, sowas, oder? scheint es zu Ja. geben. Ich frage mich, wie verbreitet das wohl sein muss, aber die Bilder sehen auf jeden Fall relativ echt aus. Also wenn das nicht von irgendwelchen Maskenbildnern gebaut wurde, dann Ja, also wer das seltsam findet, der ist ein ganz böser, böser Kolonialist und Kulturrelativist und nee, Spezies. Kulturspezifizist. So. Scheinbar, ja. Kulturrelativismus ist ja gut. Aber ich würde die Leute auch nicht fragen, wo sie wirklich herkommen, wenn sie aussehen wie ausgegraben. Also. Wo kommt der her? Von unter der Erde. Ich Ja. komme aus der Hölle. Ich komme aus dem Himmel. All you zombies, hide your faces. Genau. Ausgegraben und mitgenommen. Beschweren sich manche auch und sagen, ey, ich war im Nirvana, ich will wieder zurück. Grab mich wieder ein. Genau, Vielleicht war war ich gerade so schon, muckelig. ist eher muslimisch. Oder vielleicht ist das dann doch so ein Überbleibsel von der ursprünglichen Religion der Gegend. Keine Ahnung. Aber ja, ich fände es jetzt nicht Steht so. Manene Death Ritual oder so. Manene. Kannst du einfach mal googeln. Ma Apostroph Nene. Ne? Marlene Marlene Dietrich. Dietrich, meinst Das du? heißt so viel wie Tag des Baumes oder Tag des Waldes. Also. Also heute, Welttag des Baumes. das war das. Nee, des Waldes. Mangrovenwald oder Mischwald? Diversität, Mama, Mischwald. Immer Ja, grün. Niemals Urwald weiß. am besten. Wir müssen das dekolonialisieren und Nein, wir müssen jetzt einen speziellen Feiertag einführen, wo wir das auch machen. Was Was denn heute ausgraben? Totenweihe gibt es nicht mehr. Ist das das Totenweihe Gestank ist ein soziales Konstrukt. Ist der Ärger, wenn du nachts auf dem Friedhof Totenruhe meine rumfuhrwerkst? ich, sorry. Was ist, wenn meine Verwandten die Feuerbestattung gewählt haben? Tja, dann musst du sie wieder Ich muss immer zusammenkleben. das Straße ziehen, Genau, ab in 3D-Drucker. Ne, mit wahrscheinlich. Oder du machst, nimmst die Asche und formst sie zu einem Diamanten und dann schickst du einen Laser durch das Die Prisma und kleinen hast ein weißen Stücke, Hologramm und das spricht das dann ist mit dir die aus irgendeinem Eva. Und die großen braunen Stücke, das ist der Adam. Okay, nachts sind alle Katzen off color. Aber stellt euch mal vor, man geht in den Wald und dann hat man da so einen indonesischen Kulturrelativisten, der einfach mal sagt, hier, ich buddel hier. Mein Opa, Finger weg von meinem Willst du Opa. auch ein My bisschen hang Opa, out my with me and my dead choice. parents oder so? Ja, The Ceremony of Cleaning Corpses. Oh ja. Oh, ja, was? ist ja nicht eigentlich Helge, auch, aber Helge war halt die Woche nicht. ist ja nicht eigentlich auch der Tod auch nur ein soziales Konstrukt? Ich glaube nicht. Also die haben die Frage beantwortet, was mit einem passiert, nachdem man stirbt. Man wird von den Verwandten ausgegraben und wie eine Puppe drapiert. Genau. Ja, ich habe ja jetzt auch schon die Sterne eingeblendet, deswegen zeige ich jetzt nochmal euch auch die Fotos hier noch davon. Das ist hier der Oh rauchende nee, das Herr. geht weg. Aha. Okay, der lag Und schon ein bisschen. Okay, der lag noch nicht so lange unter der Das Erde. war Joe Biden, oder? Oder der hat sich einfach gut gehalten, gut konserviert. Man könnte auch sagen, mumifiziert. Ja, nee, Oh, weia. lass mal. Nee. Spiel, Oh, weia. Manene-Ritual. Ja. Oh. Okay. Ja, also. This was Billie Eilish. Man muss dazu wirklich sagen, gut, dass die Klamotten anhaben. Ja. Ja, es macht die Gut, gleich. dass ich verstehe, warum die anziehen, wenn sie sich schon ausbuddeln. Aber die sind doch nicht so schlecht, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hatte mal so eine Geschichte gehört von einem, der war mit so einer Leiche im Aufzug und musste die so hochkant hinstellen, weil das so eng war. Und dann ging mir die Tür zu und dann ist der Sack aufgegangen und die ganze Leiche ist runtergerutscht und dann war das nur noch ein großer Haufen, weil die war schon 4 Monate alt oder so. Ah! Wie übel. Ja, aber ja. Das kann natürlich auch passieren. So. Die sind doch auch nicht mehr frisch, die sind auch nicht mehr stabil oder so. Auf Tatorte werden wir weggestreikt hier. Tatort Fahrstuhl. aber unser Zuschauer Albicorn möchte, dass wir Rudi aus Buddeln grüßen. Okay. Schönen Gruß, Rudi. Nippel darfst du auch nicht zeigen, ne? Im Gegensatz dazu. Macht dich gut. Krass, ey. Ja, bis nächste Woche. Das war am Internationalen Tag des Waldes. Das waren die Weltraumaffen. Diese Woche unzensiert, hoffentlich. Mach was ab. Ja, die Bilder hat keiner gesehen, auf jeden Fall. Na, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern und fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Wie der Ebel, der macht das jeden Tag. Schreibt uns mal in den Chat, ob ihr einen Affiliate-Link für Reiskocher anklicken würdet. Oder ob ihr lieber von mir ein Tutorial wollt, wie man perfekten Reis auch im Topf macht. Das gibt's gar nicht. Das ist alles Lüge. Das ist Verleugnung der überlegenen asiatischen Kultur. Das wurde vorhin auch erwähnt. Du hättest da, ne, aber Reis kochen nur mit echtem Hirschquellwasser, ne? Sonst wird das nichts. Genau, die guten Uran. Genau. Uran.